Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr hört Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Genau, mit etwa einer Woche Verspätung hört ihr heute die... etwa. Ja, so ziemlich genau, etwa, glaube ich. Ja. Heute die 52. Folge Uncommon Taste. Ist 52 oder 51? 51. Okay, die 51. Gleich mal skippen. Ich war ein bisschen verwirrt, weil ich da beim letzten Log-Eintrag nicht hingeschrieben habe. Wo bleibt die 51. Folge? Und ich dementsprechend ausging, okay, 52. Da muss ich jetzt schon 52 sein. Wo bleibt sie? Gar nicht. Sie kommt nie wieder. Das hätten wir aber wirklich machen sollen. Sie einfach skippen sollen, so tun, als ob es nie irgendwie anders gewesen wäre. So ungefähr so, wie Microsoft das macht mit Windows 10. Genau. Passender Vergleich. Einfach skippen. Um zu vergessen, was für ein Desaster Windows 8 ich war. Ich habe meine Schwester nicht erzählt, es kommt bei Windows 10. Da meine Schwester, hä, haben die Windows 9 schon rausgebracht? Nee, die skippen 9. Selbst deiner Schwester fällt das auf. Ich meine das aber auch ganz ehrlich, ist ja immer irgendwie so, ohne dass wir jetzt irgendwie super lang off-topic gehen wollen, aber tatsächlich ist ja irgendwie anscheinend so, dass Windows 8 irgendwie vielleicht tatsächlich so ein Desaster war, dass es für 2 gereicht hat. Aber vor allem geht es ja anscheinend irgendwie darum, dass sie der Meinung waren, naja, irgendwie klingt Windows 10 schon besser, lass mal das nehmen. Was, finde ich, die lameste Begründung ever ist. Tatsächlich die lameste Begründung ever. Ich meine, es stimmt natürlich, klar klingt Windows 10 besser als Windows 9, aber deswegen kann man doch einfach sagen, naja, wir haben eigentlich keinen Bock, noch so lange zu warten, um endlich eins Windows 10 nennen zu können. Wollen wir jetzt nicht mal die römische Ziffer gleich genommen haben, wo ich noch gesagt habe, okay, X ist ja anscheinend eh so ein Buchstabe, den viele Leute cool finden. So und es passt ja auch gut zu Microsoft mit der aber ich glaube, sie benutzen ja normal arabische Zahlen, von daher... Ja, es ist einfach weird, niemand weiß, was das soll. Ja, jedenfalls. Nach diesem kleinen Exkurs. Jedenfalls die 51. Folge. Korrekt. Und jetzt habe ich natürlich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte, aber einfach dann mal, wie geht's denn so, Merlin? Ja, mir geht's ganz ausgezeichnet, außer dass ich stark übermüdet bin. Aber ansonsten geht's mir super, muss ich sagen. Auch wenn ich meine, es ist ja jetzt Ende des Jahres, das heißt also, demnächst steht auch unser Jahresrückblick bevor, über den wir ja schon ein bisschen geredet haben. Und im Zuge dessen ist mir aufgefallen, dass ich original nur ein Spiel gespielt habe dieses Jahr, was auch dieses Jahr rausgekommen ist. Und das war ein Spiel, das im Januar rausgekommen ist. Im 14. Januar, um genau zu sein. Das heißt also, fast genau vor einem Jahr. Also, ihr könnt euch also an dieser Stelle eigentlich schon fragen, warum hören wir eigentlich diesen Podcast? Richtig, warum sind wir aktuell informiert? Ich meine, da werden wir natürlich dann im Rückblick noch drauf eingehen. Das war einfach ein scheiß Jahr für Spiele, um es mal grob zusammenzufassen. Aber nachdem mir das aufgefallen ist, bin ich doch ein bisschen traurig und entsprechend werde ich wahrscheinlich jetzt doch demnächst endlich mal anfangen, diese ganzen Spiele, die ich ja doch noch irgendwie rumfliegen habe, mal auch zu spielen. Ich habe noch ein Bioshock Infinite irgendwie. Was hat auch schon letztes Jahr? Ja klar, selbst das war schon letztes Jahr. Aber ich habe noch so ein paar Spiele, die jetzt halbwegs aktuell sind, im Gegensatz zu dem, was ich sonst so spiele. Vielleicht wäre das mal wieder in der Zeit, vielleicht sollte ich mich doch mal aktuell irgendwie mit Spiel beschäftigen. Andererseits habe ich das Gefühl, dieses Jahr war auch ein besonderes Jahr, weil es eben scheiße war. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Da wird dann so viel kommen, dass ich definitiv einige spielen werde. Aber wie gesagt, ansonsten, außer dieser kleinen traurigen Einsicht, geht es mir eigentlich ganz ausgezeichnet. Ich habe viel Spaß am Spielen. Wie gesagt, ich bin etwas übermüdet, weil ich irgendwie wenig schlafe, was auch zum Teil mit Spielen zusammenhängt. Von daher, muss ich sagen, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit allem. Außerdem sind alle um mich herum mal wieder krank und ich bin noch gesund. Ich bin auch gesund. Was natürlich ultimativ daran liegt, dass ich einfach jeden Tag Pomelo esse. Die beste Frucht der Welt. Kleiner Mini-Tasty für Fruchtliebhaber unter euch. Pomelo ist die beste Frucht der Welt. Ich habe das Gefühl, dieser Podcast fängt jetzt schon so an, dass wir nicht mehr Videospiele sehen sollen. Alles andere. Richtig, irgendwie driften wir immer mehr ab. Aber tatsächlich trotzdem, vor allem hat die Pomelo auch die beste Geschichte der Welt. Einfach mal googeln. Und allgemein die Geschichte der pampelmusenartigen Früchte googeln. Sehr schön. Ja, und nach diesem weiteren völlig abstrusen Exkurs, Joe, wie geht's dir eigentlich? Mir geht's gleich auch so wie immer. Also auch Pomelo-Time. Ich meine, mich stört es ein bisschen, dass es momentan immer so kalt ist, aber mittlerweile läuft die Heizung einigermaßen und ich muss nicht mehr mit Winterjacke im Zimmer sitzen. Und das ist doch schon mal was. Ansonsten, ja, Schokolade hilft auch ganz gut, habe ich gemerkt. Und stimmt, dein erstes Jahr auf dem Tübinger Schokoladenmarkt. Richtig, es gab fantastische Pistazien-Schokolade. Verrückt. Aber ansonsten, ja, auch Spiele. Ich bin momentan sehr beschäftigt mit Final Fantasy XIV. Ich glaube, ich spiele seit einem Monat fast nichts anderes, außer ein paar Rhythm Games auf dem Handheld nebenbei. Und seitdem Merlin ja auch mehr oder weniger ja Fulltime eingestiegen ist. Ich verbringe tatsächlich auch sehr viel Freizeit in Final Fantasy XIV, ja, das stimmt schon. Ich meine, ich bin ja vor allem so jemand, der nicht mehr groß Final Fantasy oder JRPG-Fan ist, aber tatsächlich ist zum einen natürlich Final Fantasy XIV in erster Hinsicht ein MMO und ich bin halt großer MMO-Spieler. Auch wenn ich schon oft gesagt habe, dass ich der völlig untypische MMO-Spieler wiederum bin, weil ich das nie lange spiele, sondern immer nur gern ausprobiere. Was super abstrus ist, weil ich glaube, die wenigsten Leute spielen MMOs wegen ihrer fantastischen Mechanik, aber irgendwie ist das, was mich dann doch am Anfang irgendwie fasziniert. Aber da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen drauf hängen geblieben, was natürlich auch großartig daran liegt, einfach, dass ja, wir zusammen spielen. Das macht natürlich einen Riesenunterschied auf jeden Fall. Deswegen, also, das ist auch so ein Mini-Taste von mir, die Free Trial gibt es jetzt auch für die PlayStation-Konsolen, also wenn ihr uns joinen wollt. Cross-Platform-Play ist möglich, das heißt, einer der wenigen Spiele, in denen ihr es gleichzeitig mit mir und mit Merlin spielen könnt. Tatsächlich, ja. Ist wenn auch uns ein Cerberus-Server, also... Richtig. Einfach melden, wie das immer gilt. Ich meine, ihr kennt ja unsere ganzen Nicks und so ein Kram, man kann uns Nachrichten schicken, also falls ihr irgendwie Bock drauf habt, dann meldet euch auf jeden Fall einfach. Vor allem ist es ja tatsächlich auch so, dass... irgendwie immer mal wieder mit der Hoffnung für mehr zukünftiges Cross-Plattform irgendwie geteased wird. Und damit können wir auch gleich in die nächste in die Folge einsteigen, weil das wird nämlich auch Teil des Themas sein. Ja, richtig. Um das vielleicht sollten wir das machen. Richtig. ja, grundlegend ja, kann ich ja mal eine kurze News-Übersicht geben quasi und dann können wir ja danach dann richtig einsteigen. Es wird eine... relativ news-heavy Folge, würde ich sagen. Zum einen natürlich, weil wir in dem Hauptthema, wie ihr alle schon wissen, die PlayStation Experience und ja auch VGAs bearbeiten werden. Aber auch allgemein haben wir dann auch in den News irgendwie recht umfangreiche Themen. Um es kurz zusammenzufassen, wir machen nur zwei Themen, wobei das eine Thema relativ riesig ist. Wir werden uns zum einen mit einer eher traurigen Nachricht beschäftigen, nämlich dem Tod von Ralph H. Baer, dem Vater der Videospiele, so wie er oft genannt wird. Ich glaube, viele Leute werden den tatsächlich nicht kennen. Der ist vor kurzem verstorben. Warum er Vater der Videospiele heißt und warum es überhaupt relevant ist, dass der gerade quasi verstorben ist oder warum es interessant sein könnte und warum das eine traurige Nachricht für uns alle ist, das wird euch Joe dann gleich erklären. Und das zweite und damit auch letzte Thema, quasi schon in der News-Sektion, wird dann grob genannt einfach Ubisoft sein. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr allgemein, aber tatsächlich gibt es einfach so viele Nachrichten zu Ubisoft und vor allem negative Nachrichten. Das Gefühl hatten wir, fassen es einfach mal zusammen. Wir werden unter anderem über Assassin's Creed Unity und das Launch-Desaster reden. Wir werden über The Crew reden, das Launch-Probleme hatte. Wir werden über Just Dance reden, was Launch-Probleme hatte. Wir werden über den Leak von Assassin's Creed Victory reden und wir werden auch über Might & Magic 3 HD Remake reden. Heroes of Might & Magic. Ja, Heroes of Might & Magic 3 HD Remake. Das sind alles, wie gesagt, nicht besonders gute Nachrichten, um nicht zu sagen, alles sehr, sehr schlechte Nachrichten, ehrlich gesagt, sogar für Ubisoft. Also bei Victory ist halt... Ja, Victory ist neutral in der Hinsicht, aber trotzdem kann man da auch schon definitiv was zu sagen. Wir werden versuchen, das möglichst kurz zu halten. Grundlegend werden wir es auf jeden Fall nicht allzu wahnsinnig breit diskutieren. Warum, werde ich euch dann gleich in der News-Nachricht an sich noch sagen. Weil wir nämlich demnächst ein ähnliches Hauptthema haben werden, sodass wir dann da genau drauf eingehen. Aber das ist auf jeden Fall ein etwas größerer Komplex, über den wir zumindest reden müssen, weil einfach so viele Sachen in den News waren über Ubisoft. Und danach gehen wir dann ins Hauptthema über, wie ich gerade schon gesagt habe, werden wir, und wie er auch schon vorher bekannt war, über die VGAs reden, die heißen jetzt einfach nur The Game Awards oder so, ne? Ja. Und danach dann noch über die Sony Experience, die jetzt gerade zu Ende gegangen ist, letztes Wochenende. Beides tatsächlich relativ interessant. VGAs ein bisschen weniger als die Sony Experience. Gerade die Sony Experience war aber sehr, sehr spannend. Trotzdem bei beiden einige Ankündigungen, die definitiv interessant sind, über die man definitiv reden sollte. Und tja, danach werden wir noch ganz normal mit dem Tasty abschließen und dann haben wir auch endlich die 51. Folge zu euch gebracht. Und ich würde sagen, ohne jetzt noch weiter aufzuhalten, werden wir gleich mal in die News übergehen und du kannst uns ja vielleicht mal erklären, wer überhaupt Ralph H. Baer ist und warum das irgendwie für uns eigentlich ein Name sein sollte, der einem durchaus geläufig ist. Ja, wahrscheinlich, also ich muss auch sagen, ich kannte den Namen vorher, aber ich konnte nicht wirklich mega viel mit anfangen. Ich wusste, dass er was mit Videospielen zu tun hat, aber das war's auch schon. Und zwar, wie mir schon gesagt hat, Ralph Baer ist am 6. Dezember 2014 im Alter von 92 Jahren in den USA gestorben und es handelt sich dabei um einen in ja deutschstämmigen, also er ist in Rheinland-Pfalz geboren worden. 1922, der aber in der während des Zweiten Weltkriegs beziehungsweise bevor des Zweiten Weltkriegs nach Amerika geflohen ist, seine Familie jüdisch war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und er wird heutzutage als der Vater der Videospiele beziehungsweise als Vater der Videospielkonsolen bezeichnet. Was vor allem daran liegt, dass er dafür sozusagen in Anführungszeichen verantwortlich gemacht wird, die allererste Home-Videospielkonsole entwickelt zu haben, nämlich die Magnavox Odyssey. Oder den Magnavox, ich weiß gar nicht, ist es die oder der? Die Odyssey, aber der Magnavox, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wie auch immer. nämlich, er hat das nämlich in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, nämlich zusammen mit zwei Kollegen entwickelt und das war vorher einfach nur als Brown Box bekannt, das war der erste Prototyp dieser Konsole. die dann, das sieht einfach aus wie eine braune Box, ehrlich gesagt, fast eher aus wie so ein Radio, als was man sich heutzutage als Videospielkonsole vorstellen kann. Und ja. Ist dann später eben zur Magnavox gegangen, die haben das vermarktet und das ist so als erste Videospielkonsole, noch bevor Atari im Videospielmarkt wirklich da war, gab es dann eben schon den die Magnavox Odyssey zu kaufen und hat sich auch, glaube ich, ungefähr 300.000 Mal verkauft. Und er hat sich dann auch im Nachhinein auch immer noch verdient um Videospiele gemacht. Er ist unter anderem auch als der Erfinder der Lightgun bekannt, nämlich mit dem Spiel Shooting Gallery, das als Expansion Pack eben für die Odyssey gemacht wurde. Und auch, also die Lightgun wird dann auch im Nachhinein so als erste Videospielperipherie mehr oder weniger in der Videospielgeschichte bezeichnet. Und ja. Er hat dann auch im Nachhinein, also er hat dann in der, sag ich mal, moderneren Geschichte jetzt nicht mehr so viel mit Videospielen am Hut gehabt, aber er hat weiterhin, so wie ich gelesen habe, auch Vorträge gehalten im Bereich der Videospielentwicklung beziehungsweise Hardwareentwicklung oder eben auch generell zu Computer, wie soll ich es nennen, Computer Engineering. Ja. Und hat dann auch 2000... Also er hat mehrere Awards auf jeden Fall dann am Ende auch dafür gekriegt, also vor allem Lifetime Awards. Er hat auch die National Medal of Technology von US-Präsident George W. Bush gekriegt 2006 für seine Pionierarbeit in der Entwicklung von eben interaktiven Videospielen. Mhm. Und er ist auch 2010 in die National Inventors Hall of Fame, wie sagt man auf Deutsch, induktiert? Ja, eingeführt worden. Eingeführt worden? Mein Gott. Ich kenne nur das Wort, Englisch Wort induktiv für sowas, aber ja, eingeführt worden und genau, der ist jetzt eben vor ein paar Wochen oder vor, ja, zwei Wochen ungefähr verstorben und natürlich jetzt erstmal eine traurige Nachricht für die Videospielwelt und aber trotzdem sehr interessant, weil ich das Gefühl habe, dass viele Leute eben noch nicht, obwohl wir alle Videospieler sind, hat Merian ja auch schon gesagt, der nämlich auch davor nicht kannte, irgendwie nicht das Gefühl haben, dass wir den Vater der Videospiele irgendwie so wirklich kennen. Also er ist irgendwie keiner, der irgendwie groß immer in Erscheinung getreten ist, aber es ist trotzdem irgendwie eine sehr überraschende Wende und sehen, dass es halt ein Deutschstämmiger war, weil wir das halt auch irgendwie vorhin im Gespräch das Gefühl hatten, so viele bekannte Deutsche, was mit Videospielen zu tun haben, kennen wir irgendwie gar nicht. Und dass dann halt der Vater der Videospielindustrie oder der Vater der Videospiele, besser gesagt, in Deutschland geworden ist, das... Ja, ich meine, vor allem ist es tatsächlich irgendwie, ich meine, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie der am besten der versierteste Mensch der Welt irgendwie bin, was Videospielgeschichte angeht. Ich habe das Gefühl, ich bin halbwegs fit in Videospielgeschichte. Ich habe das Gefühl, ich weiß schon ungefähr, ich kenne die ganzen großen Namen, ich weiß, wann was chronologisch passiert ist, ich kenne die ganzen meisten, ich meine, zum Beispiel auch den Odyssey kenne ich halt. Also ich weiß, wie der Odyssey aussieht, ich habe noch nie ein Spiel auf dem gespielt, aber ich weiß, wie Spiele darauf aussehen. Ich weiß einfach, was der Odyssey einfach ist. So wie die ganzen anderen frühen Konsolen, die ich auch alle kenne. Und tatsächlich habe ich diesen Namen trotzdem irgendwie gefühlt noch nie gehört. Und das ist tatsächlich relativ interessant, weil man muss schon sagen, das ist jetzt auch nicht einfach nur so ein leerer Titel. Wenn es den Odyssey nicht gegeben hätte, wer weiß, wie sich die Videospielindustrie entwickelt hätte. Also er kann tatsächlich komplett legitim als der Vater der Videospiele. Ja, weil Atari auch meinte, der Odyssey hat ja erst überhaupt Pong möglich gemacht. Ja, richtig. Die Inspiration zu Pong. Und Pong kennen ja viele so als das erste Videospiel. Was? Richtig. Also es ist tatsächlich so, dass man ihn wirklich absolut legitim als den Vater der Videospiele bezeichnen kann. Und trotzdem kennt ihn tatsächlich einfach niemand. Und wie gesagt, ich kannte ihn auch nicht. Von daher finde ich es definitiv nicht nur deswegen erwähnenswert, weil man ihn kennen sollte, sondern auch allgemein, weil es halt wirklich jemand ist, der sich sehr, sehr verdient gemacht hat für uns als Videospieler. Ja, einfach vielleicht mal irgendwie googeln, wenn man noch mal ein paar mehr Informationen haben möchte. Wie gesagt, sehr traurig, dass er jetzt gestorben ist und noch trauriger, dass wir erst jetzt, als er stirbt, quasi viele von uns wahrscheinlich davon erfahren werden. Falls ihr ihn schon kanntet, natürlich super. Gibt bestimmt auch genug Leute, die ihn bestimmt schon kannten, aber wie gesagt, auch mir hat er eigentlich noch nicht wirklich was gesagt, der Titel. Von daher, der Titel, der Name. Von daher, ja, traurig, dass wir es jetzt davon erfahren, aber immerhin, jetzt kriegt er vielleicht nochmal so ein bisschen Posthumen, ein bisschen was von dem Ruhm, den er auch verdient hatte. Es gab ja tatsächlich... Uncommon Taste auf jeden Fall die richtige. Ja, auf jeden Fall, Uncommon Taste, erste Anlaufstelle dafür. Aber nee, vor allem ist es halt einfach auch in super vielen Newsportalen irgendwie zu lesen gewesen. Nicht nur videospielbezogen, sondern auch allgemein. Ich glaube, es gibt einige Leute, die da zum ersten Mal den Namen gelesen haben. Und hoffentlich sind vielleicht einfach auch ein paar Leute hängen geblieben und haben dann eben den entsprechenden Artikel dazu gelesen. Dann sagt jetzt vielleicht schon ein paar mehr Leuten was. Das wäre ja tatsächlich sehr wünschenswert und sehr verdient, definitiv. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über zur zweiten Newsmeldung, die ja schon fast ein bisschen mehr ist als eine einfache Newsmeldung. Es ist, wie gesagt, Ubisoft als Firma, so ungefähr. Ich werde versuchen, das Ganze möglichst kurz zu halten, was die Deskriptive angeht. Die meisten Sachen, denke ich, werden die Leute auch schon so halbwegs zumindest mitgekriegt haben. Ich werde einfach zu den einzelnen Spielen quasi nochmal spezifisch kurz was sagen, worum es letztendlich geht. Und wie ich auch schon gesagt habe, wir werden das jetzt auch nicht ewig ausdiskutieren. Ich glaube, wir werden hauptsächlich einfach auf die Perspektive, von der unserer Perspektive aus quasi einfach auch hauptsächlich auf Ubisoft eingehen als Firma und was da vielleicht gerade so ein bisschen schief läuft. Fangen wir am besten gleich mit dem Größten an, nämlich Assassin's Creed Unity. Assassin's Creed Unity kann man jetzt, nachdem der Launch ja nun wirklich durch ist und auch schon ein Stück her, definitiv sagen, wahrscheinlich das größte Launch-Desaster, was Ubisoft bisher hatte. Selbst Watch Dogs, das dann ja nochmal um ein halbes Jahr verschoben wurde, kam dann immerhin so immerhin gut spielbar raus. Unity war so geplagt von Bugs und Glitches. Es gab so viele Videos in den ersten 24 Stunden davon, wie Gesichtstexturen verschwinden, was tatsächlich mit Abstand das Gruseligste ist, was man sich so vorstellen kann. Auch eine gewisse Komik auf jeden Fall hat, wenn man einfach so ein paar schwebende Zähne und Augen mit einem matschig fleischfarbenen Hintergrund sieht. In manchen Zwischensequenzen hat es definitiv auch eine gewisse Komik, aber so grundlegend ist es trotzdem eher gruselig und vor allem natürlich einfach ein riesiger Glitch. Bugs gab es noch und nöcher Leute, die durch den Boden gefallen sind, die unter der Bastille rumgelaufen sind und. Das Ganze ist natürlich auch extra aufgefallen den Leuten und den Leuten auch extra aufgestoßen, weil es ja auch ein Review-Embargo gab. Ich glaube, es war nicht mal so, dass quasi so ab Spiele-Launch so ungefähr Reviews rausgegeben werden durften, sondern glaube ich erst 12 Stunden später, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, es ist sogar nicht mal... Also nicht pünktlich dann, zum Midnight-Launch, sondern genau, sondern erst 12 Uhr mittags. Richtig. Und das ist natürlich dann einfach so eine Sache, das macht einem ja sowieso schon immer so ein bisschen Sorgen, wenn sowas passiert. Gerade wenn es sogar nicht mal wirklich rein Launch-Zeitpunkt, sondern sogar nochmal 12 Stunden nach Launch-Zeitpunkt ist, das Review-Embargo. Und es hat sich ja dann auch dadurch natürlich extrem bestätigt, dass man zu Recht auch Angst hatte. So verbuggt wie das Spiel ist, es gäbe bestimmt einige Leute, die, wenn sie davon gelesen hätten. Und das ist ja natürlich auch so eine Sache, das ist unabhängig letztendlich vom Reviewer. Schlechte Reviews müssen nicht irgendwie überall gleich ausfallen. Das heißt nicht, wenn ein Spiel wirklich irgendwie schlecht ist, dass auch alle schlecht reviewen, aber gegen Bugs und Glitches kann man nicht viel sagen. Also, wenn die im Review auftauchen, dann wird darüber geschrieben und dann muss man damit rechnen, dass die Leute es auch mitkriegen. Gleiches gilt eben für den großen Day-One-Patch, der vieles eben noch nicht behoben hat und trotzdem runtergeladen werden musste. Das Ganze ging dann auch gleich weiter. Es gab einen Season Pass für Assassin's Creed Unity, der dann von Ubisoft im Nachhinein gecancelt wurde. Wahrscheinlich, weil sie festgestellt haben, wir haben noch viel zu viel am eigenen Spiel zu tun, als dass wir uns jetzt gerade wirklich schon um DLCs kümmern können. Der erste DLC, der dafür angekündigt war, der auch schon so gut wie fertig ist anscheinend, der wird rauskommen. Der wird an alle Unity-Spieler umsonst rausgehen. Das heißt also nicht nur an die Leute, die einen Season Pass hatten, sondern alle Unity-Spieler kriegen den einfach umsonst. Was natürlich dann jetzt die Frage aufwirft, naja, was kriegen denn die Leute, die einen Season Pass gekauft hatten? Tatsächlich hat Ubisoft sich da eine sehr... schwierige Lösung ausgedacht. Und zwar kriegen diese Leute einfach ein Spiel geschenkt, was natürlich jetzt erstmal vom Wert her, wenn man sich die Spiele anguckt, da ist zum Beispiel auch Far Cry 4 dabei, vom Geldwert her natürlich gar nicht schlecht ist, aber ist natürlich trotzdem eine schwere Entschuldigung. Zum einen, weil natürlich diese Spiele nicht unbedingt dem entsprechen, was ein Assassin's Creed Unity ist oder wäre. Wenn Leute einfach Fans von Unity sind und keine First-Person-Shooter mögen und Far Cry 4 ist definitiv der größte Titel auf dieser Liste, dann ist es für die völlig irrelevant, ob sie ein Spiel, das normalerweise 60 Euro kostet, vielleicht für 30 oder 40 Euro kriegen, weil sie für den Season Pass entsprechend weniger bezahlt haben. Für die ist nur relevant, ich würde gerne Assassin's Creed spielen und das kann ich nicht. Jetzt kriege ich Far Cry 4 und das will ich nicht spielen. Ist natürlich super schwierig. Und natürlich dann auch noch ganz, ganz groß in der Diskussion gewesen, dass einem einige Truhen und Secrets und so ein Kram in der Welt nur accessible sind, wenn man sie mit der Companion-App zusammen benutzt, das Spiel. Das heißt, man muss sich die Companion-App für Smartphone runterladen und erst darüber kann man dann gewisse Truhen öffnen und die Schlösser knacken. Das ist auch kein reines Collectible-Ding, sondern da sind tatsächlich einfach Belohnungen drin, die in den anderen Truhen auch drin sind, also In-Game-Items, die man auch wirklich benutzen kann. Das ist nicht wie zum Beispiel in Assassin's Creed 2 oder 3, wo du eben zum Beispiel Federn oder sowas sammelst, sondern nein, das sind schon wirklich ganz normale Gegenstände in der ganz normalen Spielwelt, die du zum Teil auch öffnen kannst. Das sind nicht alle auf diese Art und Weise verschlossen, die zum Teil eben an die Companion-App gebunden verschlossen sind, was auch für riesen viel Aufregung gesorgt hat und das auch völlig zu Recht. Das heißt also, Assassin's Creed Unity war wirklich tatsächlich ein Desaster von vorne bis hinten. Das ist natürlich jetzt sehr übertrieben von vorne bis hinten. Es ist natürlich jetzt, wenn man es einfach ohne Bugs, Glitches und den ganzen anderen Kram sieht, immer noch ein gutes Spiel. Ich glaube, selbst dann war es kein, also wenn ich da kurz einhaken darf, also selbst dann, also technisch lief es auch einfach nicht gut. Es lief auf der... Also auch die bei Digital Foundry haben gesagt, sie können sich nicht ganz erklären, warum es in bestimmten Teilen so einen Unterschied zwischen der PS4 und der Xbox One Version gibt. Auch die PC-Version lief alles andere als als glatt. Also ich habe von Leuten gehört, die best, also richtig, richtig starke PCs hatten, die mega Probleme hatten, das flüssig irgendwie zum Laufen zu bringen. Ja. Also, das ist natürlich noch zusätzlich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich meine, das ist natürlich so eine Sache, so ein Stück weit habe ich das Gefühl, selbst wenn man das alles wegnimmt, das rein technische, das Spiel an sich ist natürlich immer noch kein völliges Desaster. Man kann nicht sagen, dass das Spiel irgendwie nur, keine Ahnung, eine 20 von 100 wäre oder so. Aber alles zusammengenommen, wie gesagt, funktioniert natürlich auch überhaupt einfach gar nichts in dem Spiel so ungefähr, was funktionieren sollte. Und das ist natürlich dann schon so, dass man definitiv von einem Desaster sprechen kann. Das Ganze wäre jetzt erstmal für sich betrachtet natürlich schon relativ traurig. Gleichzeitig gab es aber eben noch einige andere Dinge, die, glaube ich, dann das Ganze das fast ein bisschen zum Überlaufen gebracht haben. Gehen wir vielleicht gleich weiter mit Assassin's Creed Victory. Da sind Screenshots zugelegt. Für all die, es noch nicht mitgekriegt haben, Assassin's Creed Victory wird der nächste Teil der Serie sein. Er spielt im aristokratischen England. Viktorianischen England. In London spezifisch hat man zumindest schon Screenshots gesehen, eben zu Tower Bridge und dergleichen. Auch wieder ein sehr geschichtsträchtiges und sehr ikonenhaftes Szenario. Ich glaube, das große Problem, das die meisten Leute tatsächlich damit hatten, war, dass das angekündigt ist für nächstes Jahr. Es ist also jetzt geleakt, es wird 2015, so wie es aussieht, kommen. Das heißt also, diese Assassin's Creed alle Jahre wieder Mentalität setzt sich da fort. Und ich glaube, gerade bei Assassin's Creed Unity, weil es eben direkt geleakt ist, nachdem das große Launch-Desaster Assassin's Creed. Nein, von Unity. Es ist geleakt direkt, nachdem Unity rausgekommen ist. Aber du wolltest ja echt. Ja. Ja, also gerade in Bezug auf Assassin's Creed Unity, das eben gerade davor rausgekommen ist, glaube ich, war das Problem, dass eben dass den Leuten schon aufgestoßen ist, dass man jetzt schon Screenshots von dem Nächsten sieht, dass sie quasi jetzt auch schon am Nächsten arbeiten, dass sie sich nicht ein bisschen mehr Zeit lassen, dass man vielleicht das Gefühl hatte, okay, nach Unity und vor allem auch allgemein mit Unity hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen sollen, vielleicht sollte man sich spätestens jetzt ein bisschen mehr Zeit lassen, vielleicht sollte man sich doch nochmal ein bisschen damit abfinden, dass die Next Generation vielleicht doch nicht einfach so zu handeln ist, wie das eben zum Beispiel mit der Last Gen war. Man muss sich erst in die neue Hardware gewöhnen, das ist doch ein größerer technischer Anspruch und das stellt natürlich auch gewisse Voraussetzungen. Und das bedeutet natürlich einfach, dass die Leute vielleicht ein bisschen gehofft hatten, dass eben nachdem Unity so ein Desaster war, dass man vielleicht sich mit dem nächsten Teil ein bisschen mehr Zeit lässt, aber so wie es jetzt aussieht, wird es gleich schon nächstes Jahr wieder erscheinen. Das heißt also, auch das ist so ein bisschen, deswegen sage ich auch in Anführungsstrichen, ist keine schlechte Nachricht, aber gerade mal neutral und man könnte sich ja grundlegend darüber freuen, dass ein neues cooles Assassin's Creed kommt, aber ich glaube, so dem einen oder anderen ist es trotzdem ein bisschen bitter aufgestoßen. Na gut, ist natürlich jetzt geleakt, das heißt, klar. Da können sie nichts dafür, aber. Da können sie in dem Moment nichts dafür, natürlich, aber das zeigt ja quasi, dass letztendlich trotzdem, es ist auf jeden Fall für nächstes Jahr eins geplant, wo die meisten Leute ein Problem mit hatten. Die Launch-Probleme, nur kurz zusammengefasst, haben sich letztendlich bei The Crew und Just Dance noch fortgeführt. Bei The Crew war es auch nochmal so ein bisschen das Problem mit dem Review-Embargo, zumal sie dann auch noch gesagt haben, naja, das ist halt ein Online-Spiel, deswegen selbst die ersten Reviews, die dann rauskommen, nachdem das Embargo aufgelöst wurde, die bitte nicht beachten, weil zu dem Zeitpunkt sind die Server ja noch nicht voll. Was ich finde, ehrlich gesagt, noch ein bisschen trauriger ist als ein Review-Embargo. Review-Embargos sind mittlerweile nicht gang und gäbe, aber sie passieren immer öfter. Aber wenn man dann schon sagt, okay, wir haben ein Review-Embargo, aber selbst die Reviews, die dann danach rauskommen, bitte ignorieren, weil sie wahrscheinlich schlechter sein werden. Und dann mit so einer Hanebüchen-Erklärung, weil die Server halt noch nicht voll sind. Als ob dann die meisten großen Review, als ob dann irgendwie ein Polygon sich hinstellen würde und sagen würde, ja, tut mir leid, die Server waren noch leer, deswegen gebe ich dem Spiel weniger Punkte, weil ich keine Multiplayer-Partie gefunden habe. Normalerweise sind diese Firmen und diese Websites und die ganzen Magazine lang genug in der Videospielbranche, um zu wissen, dass man sowas mit einberechnet und dass man das entsprechend auch im Test erwähnt und entsprechend entweder eine endgültige Bewertung zurückhält oder einfach vielleicht ein bisschen später testet. Dass man das natürlich deswegen einfach dann so dazu sagt, bitte die ersten Reviews ignorieren, war noch ein bisschen trauriger und natürlich gab es auch da dann einige Probleme bei The Crew. Vieles hat nicht funktioniert, vor allem das große Problem, die Serverinstabilität. Ich meine, das Spiel ist immer always online. Dann hast du Rennen, die zum Teil eine Stunde dauern können und dann Minute 59 plötzlich stürzt der Server ab, du verlierst die Verbindung und alles ist verloren, ist natürlich sehr, sehr, sehr ärgerlich. Auch bei Just Dance gab es einige Abstürze und Ladeprobleme gleich von Anfang an, also auch das ist relativ schwierig gelauncht. Und ich glaube, das Letzte, was jetzt quasi so ein bisschen abseits von diesem ganzen Launch und Review-Embargos ist Heroes of Might and Magic 3, das HD-Remake. Trotzdem denke ich, sehr erwähnenswert, weil das auch ein bisschen zeigt, was Ubisoft in derzeit alles falsch macht. Erstmal grundlegend, es gibt ein HD-Remake von Heroes of Might and Magic 3. Darüber haben sich die meisten, glaube ich, erstmal super gefreut, zumal es auch auf Tablets kommt und auf Android. Und ich meine, diskutabel, aber für viele Heroes-Fans ist das das beste Heroes aller Zeiten. Das heißt also, erstmal, als ich das gelesen habe, war ich auch ziemlich begeistert, hab mir dann auch gleich so ein paar Screenshots angeguckt und hab dann aber auch gedacht, naja, es ist ein bisschen schwierig, das sind ja vom Prinzip her Sprites und wir wissen, alle Sprites altern ziemlich gut, 2D-Grafik allgemein altert eigentlich ziemlich gut. Was haben sie da jetzt genau HD geremaked? Hab mir dann die Screenshots angeguckt und hab dann selbst auch schon im ersten Moment gedacht, irgendwie, weil sie waren, hatten nämlich Vergleichsscreenshots von Einheiten aus dem alten Heroes 3, dem Original und jetzt dem HD-Remake, die sie eben übereinander gestellt haben, hab schon gedacht, also irgendwie sehen diese Heroes 3-Kreaturen, die sie da als Beispiele nehmen, sehr, sehr verpixelt aus. Irgendwie kann ich mich nicht daran erinnern, dass es wirklich so war. Zumal, warum sollten Sprites verpixelt sein? Das macht nicht mehr wirklich Sinn. Ich meine, Heroes 3 ist jetzt nicht auf Nintendo rausgekommen. Im Normalfall, ich hatte irgendwie das Gefühl, die sahen besser aus. Und tatsächlich, lo and behold, das hat ungefähr 2 Sekunden gedauert, bis im NeoGAF jemand gesagt hat, irgendwie sehen die Screenshots gedoktert aus, ich guck mal. Und hat dann einen wirklichen Vergleichsscreenshot zwischen der HD-Version und der Originalversion gezeigt. Und tatsächlich waren die Original-Screenshots, die Ubisoft verwendet hatte, nicht mal nur gefaked, sondern auch noch schlecht gefaked. Es waren wirklich einfach nur verpixelte Versionen. Als ob man einen Filter drüber gelegt hätte, der Original-Sprites. Weil die Original-Sprites sehen vom Prinzip her ehrlich gesagt genauso aus wie die im HD-Remake. Sie haben ein paar Texturen minimal verändert. Ich glaube, der eine Charakter hat jetzt ein Flammenschwert anstatt einem normalen Schwert. Aber die Qualität ist auf jeden Fall nicht viel besser geworden. Warum auch? Wie schon gesagt, ist auch schwer, das zu machen. Und da gab es natürlich dann auch einen relativ großen Aufschrei, zumindest innerhalb der Fan-Community, wo sie gesagt haben, wie kann man denn sowas machen, wie kann man denn bitte schön sich hinstellen und sagen, wir haben ein HD-Remake gemacht, das ist jetzt Vergleich und man faked offensichtlich und schlecht die Original-Screenshots aus dem Originalspiel, weil man verstecken möchte, dass das HD-Remake ehrlich gesagt nichts anderes ist als ein Kompatibilitätspatch für Android und vielleicht neue Windows-Versionen. Auch das ist also, ja, reiht sich da sehr, sehr schön ein in diese Reihe von Fettnäpfchen, durch die Ubisoft da gerade durchtanzt. Wie schon gesagt, ich glaube, richtig viel dazu an sich wollen wir gar nicht sagen. Wir werden, wie gesagt, demnächst in einem Hauptthema darüber reden, dass das ja derzeit immer öfter passiert mit Day-One-Patches, mit Review-Embargos, mit Problemen beim Launch. Was das alles zu bedeuten hat, da werden wir, wie gesagt, demnächst drüber reden. Aber jetzt erstmal zu Ubisoft. Ja, was machen wir da draus, dass Ubisoft da so knallhart versagt hat, als einer der größten Publisher auf der Welt, mit sehr, sehr hochkarätigen Produkten, wie zum Beispiel Assassin's Creed Unity. Kann man da irgendwie Schlüsse drauf ziehen, was gerade bei Ubisoft falsch läuft? Was läuft eigentlich letztendlich falsch, glauben wir? Vielleicht kannst du mal kurz was dazu sagen. Es ist schwer zu sagen. Ich meine, Ubisoft hatte ich ja zumindest eigentlich in den letzten Jahren immer so ein bisschen, sag ich mal, leicht positiven Blick, weil sie eben auch als einer der großen Publisher versuchen, mit so kleinen Spielen wie Child of Light oder Valiant Hearts auch ein bisschen was anderes reinzubringen. Man hatte immer das Gefühl, sie sind auf jeden Fall bemüht, auch Risiken einzugehen. Mhm. Aber was jetzt wirklich in den letzten Monaten passiert ist, da hatte ich wirklich eher dann wieder das Gefühl, Ubisoft möchte EA den Rang des unbeliebtesten großen Publishers streitig machen, weil EA ist in den letzten Monaten extrem gut weggekommen einfach. EA hat nichts anderes gemacht, außer Dragon Age Inquisition rauszubringen, glaube ich. Und glaube ich, Battlefield Hardline kommt erst nächstes Jahr. Mhm. Das heißt, um EA war es eigentlich diesen Winter und Herbst relativ still. Und was für EA-Verhältnisse einfach eigentlich nur eine gute Nachricht sein kann. Während Ubisoft den ganzen Hate der letzten Monate abgekriegt hat, zu rechterweise. Ja. Auf jeden Fall ist es ein großer Image-Schaden, glaube ich. Es ist ein großer Image-Schaden für Ubisoft, auch für die Franchise. Ich hätte normalerweise, selbst wenn so ein Assassin's Creed leakt, habe ich immer noch das Gefühl, naja, ich habe es schon oft gesagt, was mir an Assassin's Creed interessiert, ist weniger das Gameplay, sondern das Szenario. Bei Victory dachte ich nur, ich habe selbst als jemand, der Unity nicht gekauft hat, ich habe noch diesen ganzen Launch, der sah so stark im Kopf, jetzt schon wieder Assassin's Creed in den Kopf zu kriegen, habe ich das Gefühl, naja, welche Garantie habe ich, dass das nicht mindestens genauso verbuggt ist wie Unity? Ja. Und dann können noch schöne Screenshots, schöne Szenarien nichts helfen, wenn du da schon wieder das Gefühl hast, naja, ich weiß nicht, ob sie das jetzt wieder in den Sand setzen oder nicht. Ja. Deswegen glaube ich, Ubisoft hat wirklich sehr viel an Goodwill, sehr viel an Respekt, sehr viel an auch Fans vielleicht verloren. Und wir haben ja auch vor ein paar Wochen schon über diese vermutete Paritätsklausel PS4 und so geredet, was im Nachhinein davon übrig bleibt, weiß man auch nicht, weil es letztendlich, muss man einfach sagen, technisch auf allen Konsolen irgendwie scheiße läuft oder auf allen Systemen, weil selbst auf dem PC läuft es ja anscheinend nicht wirklich gut. Indeed. Weswegen ist da darauf wieder schwer zu schließen, es gab es da Parität oder ist das Spiel zu stark für die Systeme? Also es ist einfach momentan, man kann einfach keine wirklichen Aussagen jetzt nochmal über die technische Seite so wirklich machen. Und Ich meine, ich will jetzt nicht zu stark in dieses ganze Day-One-Dings reingehen. Ich nur direkt jetzt zu den Themen, die du jetzt angesprochen hast. Mhm. Also ich weiß auch nicht, sowas wie, ja, man kann bestimmte Sachen noch nicht bewerten, weil noch nicht genug Leute am Server sind. Normalerweise, an Day One kommen so viele Leute online, dass die Dinge muss ich mir sagen, es geht nicht nur um die Erfahrung, aber was ja vielleicht auch viel wichtiger ist, zum Beispiel, wie stabil laufen die Server. Das kannst du auch schon. Also zumindest kannst du dann sozusagen sagen, okay, wir hatten so und so viele Spiele ungefähr gesehen, die Server laufen so und so und das ist okay. Natürlich, wenn mehr Spiele dann erstmal reinkommen werden, kann sein, dass es dann noch ein bisschen heftiger wird, aber so lange läuft's gut. Aber wenn du dann schon den ersten Test liest, naja, anscheinend hat der Ruby erst ein oder zwei Tage gespielt und die Server laufen jetzt schon nicht. Wie soll es dann erst im Nachhinein sein? Also ja. Also ich weiß nicht, also wenn man schon solche Spiele auf online auslegt, dann muss man halt davon ausgehen, dass genau der Teil funktioniert. Und das ist ja auch etwas, was, glaube ich, das werden wir dann besprechen, wenn wir mal das Hauptthema darüber machen, jetzt in den vielen letzten Spielen so gewesen, dass genau die Komponente, die halt am wichtigsten war, nicht funktioniert hat. Und das kann einfach nicht sein. Und da frage ich mich auch, was ist bei Ubisoft los? Also, nachdem Watch Dogs verschoben wurde, habe ich dann auch gesagt, es ist gut, wenn, also es ist ein riskanter Schritt, so ein großes Spiel, was als Launch-Titel für die Next-Gen-Konsolen geplant war, was im großen Herbstgeschäft kommen sollte, dass sie das verschoben haben. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wie Watch Dogs am Ende jetzt technisch rausgekommen ist, hat man auch gesagt, vielleicht war das wirklich ganz gut, weil wenn das jetzt so aussieht, will man nicht wissen, wie es 6 Monate vorher ausgesehen hat. Bei Unity könnte man jetzt im Nachhinein sagen, vielleicht hätten sie das auch einfach verschieben sollen. Bei Assassin's Creed mag das schwerer sein, weil das so dieser Evergreen, das ist halt so dieser Blockbuster, den viele Spieler einfach gewohnt sind, vor Weihnachten zu haben. Aber das lässt halt jetzt erstmal Fragezeichen offen, wie sieht das denn mit anderen Spielen aus, die jetzt direkt von Ubisoft entwickelt werden. Ich habe ja Victory schon erwähnt. The Division hau ich noch ein bisschen raus, als ich das Gefühl, okay, das ist halt ein anderes Studio, das für Ubisoft entwickelt. Aber trotzdem gibt's natürlich auch da ein paar Sachen, wo man das Gefühl hat, was ist denn mit der Qualitätskontrolle da los? Also das kann ja niemand sagen, dass dem das nicht aufgefallen ist. Ich meine, die Reihe von Screenshots und Bugs und Glitches, die ich in den ersten 24 Stunden gesehen habe, ist halt, weiß ich, das könnte ich jemandem geben, der nichts mit Videospielen zu tun hat, der würde wahrscheinlich sofort merken, da stimmt irgendwas nicht. Definitiv, ja. Ich meine, andererseits ist halt das wirklich schwierig. Ich meine, du hast grundlegend auf jeden Fall recht. Ich war damals auch so, dass ich gesagt habe, Watch Dogs verschieben war gut. Wer weiß, wie es ausgesehen hätte tatsächlich, wenn sie es nicht verschoben hätten. Und ein Stück weit bin ich auch dann jemand, der sagt, ich warte lieber länger auf ein Spiel und krieg dann wirklich ein fertiges, gutes Spiel als umgekehrt. Gleichzeitig muss ich trotzdem irgendwie auch sagen, ich glaube, gerade weil sie Watch Dogs verschoben hatten sie, glaube ich, auch das Gefühl, dass es so ein einmaliges Ding war. Ich meine, wer weiß, wie wir reagiert hätten, wenn sie jetzt auch Assassin's Creed Unity nochmal um 3-4 Monate verschoben hätten. Ich glaube schon, dass dann auch genauso Leute gesagt hätten, ich meine, insgesamt auf jeden Fall, es wäre wahrscheinlich trotzdem besser gewesen als das, was es jetzt war. Weil das war tatsächlich ein absolutes Desaster. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, irgendwie, das dann noch zu verschieben, wäre auch schwierig geworden. Auch das wäre nicht einfach ohne weiteres hingenommen worden. Ich glaube, auch da hätte es viele Diskussionen drüber gegeben. Ich meine, zumindest habe ich das, was ich jetzt gut aus der Diskussion mitgenommen habe, ist, dass vielleicht das schneidet jetzt ein bisschen das Thema auch allgemein an, aber dass Leute vielleicht auch aus dieser Geschichte eben lernen und zu wissen, seid vorsichtiger mit Day-One-Käufen, seid einfach ein bisschen kritischer auch und ich meine, das führt vielleicht auch dazu, ich meine, wir haben es ja auch letztens, glaube ich, erstmal, ich weiß nicht, ob wir es direkt besprochen haben, aber wir haben ja dieses Jahr gemerkt, dass viele Sachen eben von diesem Jahr aufs nächste Jahr verschoben wurden. Witcher 3, Battlefield Hardline, Evolve. Ganz viele Spiele wurden verschoben. Dass das vielleicht, ich meine, früher war das auch viel öfter gang und gäbe, dass einfach Spiele verschoben wurden. Dass einfach vielleicht mehr wieder so ein Grund, Bewusstsein dafür da ist, dass Spieler nicht alles hinnehmen und dass es immer noch mehr Sinn macht, ein Spiel zu verschieben, es kommt richtig raus und es funktioniert alles, als so einen riesigen Backlash zu haben, weil ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, davon muss sich Ubisoft erstmal wieder erholen, von diesem Schlag. Also das hat wirklich jeder hat das mitbekommen, dass Assassin's Creed Unity ein Desaster war. Ja. Und die Leute werden vorsichtiger sein mit dem nächsten Ubisoft-Spiel. Ja, hoffentlich. Also ich meine, irgendwann ist dann tatsächlich das Maß voll. Das ist ja auch ein bisschen das Problem. Ich meine, es gab Watch Dogs, das zumindest verschoben wurde, aber jetzt mit Unity, mit The Crew. Ich meine, Just Dance ist ein kleiner Titel, aber auch das, mittlerweile, glaube ich, kriegen genug Leute selbst das mit, weil es eben fast schon eine große News ist, weil man sagen muss, ach übrigens, da ist noch eins, was nicht wirklich gelaufen ist. Dieses ganze Marketing mit Heroes of Might and Magic 3 fällt da wie gesagt ein bisschen raus, aber auch das finde ich ist so eine Sache. So, wollen sie mich für dumm verkaufen? Oder? Richtig, was soll denn das? Also ich meine, es muss jedem sofort auffallen. Gerade Heroes ist so eine Serie, gerade der dritte Teil, entweder hast du das damals gespielt und geliebt oder du kennst die Serie einfach nicht. Das ist ein Spiel, das sie jetzt auch die HD-Version bringen, sie raus für Fans. Es gibt bestimmt genug Leute, die davon so viel gehört haben, dass sie es mittlerweile auch spielen wollen, aber auch dieses Spiel hat immer noch eine große Fanbase. Es gibt einen Grund, warum sich viele Leute darüber sehr gefreut haben und es genug Participation auf der Heroes 7-Seite gibt, weil sie gesagt haben, wir wollen uns hauptsächlich an Heroes 5 und 3 orientieren, was für die meisten Leute die stärksten Teil der Serie waren. Hauptsächlich, weil 3 der beste war, 5 sich am dritten orientiert hat und 7 geht jetzt wieder am dritten quasi orientiert. Das heißt, es ist ein Spiel für Fans auf jeden Fall. Auch ein HD-Remake ist für Fans. Und gerade denen dann sowas vorzusetzen, wo 100% klar sein muss, das merken die sofort. Das merkt jeder sofort. Das ist das Internet. Irgendeiner merkt das schon und teilt das dann mit anderen. Also auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich ganz, ganz fragwürdig, was da derzeit läuft. Ja, also ich meine, definitiv, man muss jetzt auf die Zukunft achten. Ich habe auch immer noch vielleicht auch ein bisschen aus reiner Verzweiflung, Hoffnung für The Division. Irgendwie, weil ich einfach, The Division muss irgendwie einfach gut werden. Ich bin immer noch super gehypt. Ich freue mich so sehr auf dieses Spiel. Es muss einfach irgendwie klappen. Und bislang, alles, was ich gesehen habe, das muss man ja auch mal sagen, sah super aus und hat so funktioniert, wie es versprochen wurde. Das hat das Problem. Unity sah auch mal gut aus. Ich erinnere an die E3-Demo, wo wir uns auch gesagt haben. Ja, das stimmt. Andererseits, ich meine, immerhin habe ich halt, ich habe halt Unity nie Live-Gameplay gesehen, dass ich daneben gesessen habe. Wo ich nicht weiß, ob sie das gezeigt haben oder ich das weiß ja nicht, kann ich einschätzen. Ich habe halt zumindest bei Division Gameplay wirklich zu einem Grad gesehen, wo ich sage, das scheint alles soweit zu funktionieren jetzt. Ja, wir schauen einfach mal. Wo gesagt, wir müssen abwarten, aber auf jeden Fall sollte man definitiv da vorsichtig werden in Zukunft. Traurig für Ubisoft, also ich habe jetzt tatsächlich das letzte Jahr, hätte ich gesagt, bevor diese ganzen Sachen jetzt passiert sind, hätte ich gesagt, Ubisoft war die letzten Jahre mit Abstand mein Lieblingspublisher von den Großen. Sie waren sympathisch, sie waren ziemlich mutig, sie haben immer wieder viel gewagt, auch Watch Dogs, The Division, ambitionierte Projekte, die, glaube ich, EA und Activision Blizzard nicht unbedingt umgesetzt hätten. Sie haben eine gute Qualität gehabt, auf jeden Fall, all die Jahre hinweg, auch wenn man bei Assassin's Creed immer wieder meckern konnte darüber, dass die Serie ein bisschen auf der Stelle tritt, dass es alle Jahre wieder kommt, mittlerweile wie Call of Duty. Glaube ich, steht trotzdem Assassin's Creed immer noch wesentlich besser da als Call of Duty in der Meinung der meisten Fans. Waren auch jedes Jahr wieder richtig gute, tolle Spiele. Von daher, ich hatte tatsächlich ein sehr, sehr gutes Bild von Ubisoft die letzten Jahre. Ich glaube, ich war nicht der Einzige und ich kann sein, dass sie das in 3-4 Monaten alles auf einmal wieder verspielt haben. Mal schauen, wie gesagt, wie sie das jetzt in Zukunft handeln werden, was jetzt aus Unity wird, aber naja, auf jeden Fall definitiv sehr kritisch das Ganze. Aber bevor wir uns jetzt, wie gesagt, auch in der Diskussion verrennen, wir wollen das noch ein bisschen aufheben für das Hauptthema demnächst. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal ins Hauptthema über. Und du kannst ja mal einfach nur grob vielleicht sagen, was wir so machen wollen rein, auch vom Aufbau her. Und dann würde ich sagen, steigen wir auch gleich ein, weil es ja auch da doch einiges zu besprechen gibt. Ja, wir fangen mit den Game Awards an. Ja. Die waren jetzt dieses Jahr nicht mehr von Spike TV gesponsert. Die hießen deswegen auch anders, also nicht mehr VGA oder VGX wie letztes Jahr, sondern eben nur The Game Awards. Und ist ein Projekt, das von dem damaligen Moderator von Spike TV, also Geoff Keighley, den kennen ja vielleicht viele auch von Game Trailers und so weiter, der hat das halt selbst auf die Beine gestellt, in Kooperation mit eigentlich allen Größen, die es in der Branche momentan gibt. Also in dem Advisory Board sitzen sowohl Sony, Microsoft, Nintendo, Valve, EA, Activision Blizzard, Square Enix bin ich mir gar nicht sicher, ich glaube Ubisoft sitzt auch schon, also auf jeden Fall alles, was irgendwie Rang und Namen hat, ist da dabei. Mhm. Und es wurde auch angepriesen als, sag ich jetzt mal, große, sag ich mal, Feier der Videospiele dieses Jahr. Und weniger als ja Konkurrenzdenken und so weiter und einfach nur eine Feier von eben den Videospielen dieses Jahr. Und und sie haben halt eben die Awards vergeben. Wir werden jetzt kurz nur, sag ich mal, auf die direkten Awards selbst eingehen, weil wir das Gefühl haben, dass wir jetzt nicht irgendwie die Gewinner von 20 verschiedenen Awards jetzt irgendwie einzeln durchgehen müssen. Es gab jetzt nicht so viele Reveals oder Ankündigungen auf dem Event, eher so neue Trailer, neue Details, vielleicht auch zu neuen Spielen, neues Footage, und wir werden einfach mal zu den wichtigsten Spielen oder zu den interessantesten, wenn wir dazu was sagen. Ja. Wenn Spiele jetzt auch sowohl auf den Game Awards als auch bei Sony aufgetreten sind, hätten wir jetzt einfach gesagt, dass wir das jetzt einfach alles in den Sony-Teil packen, weil das dann irgendwie besser zusammenpasst. Ja. Es betrifft jetzt auch nicht so viele Spiele, deswegen würde ich einfach mal anfangen. Also ich würde jetzt einfach mal mit so einer Liste anfangen, und zwar das erste, was sie gezeigt haben, war die Weltpremiere von Metal Gear Online. Ja. Das haben sie auch vorher schon angekündigt, dass das die Weltpremiere wird. Also es handelt sich aber nicht um ein eigenes Spiel, sondern eben um ein Spielmodus, den es eben in Metal Gear Solid 5 geben soll. Das ist ein kompetitiver Multiplayer. Man hat Footage davon gesehen, wie man eben als Team versucht, einen Koffer irgendwie aus einem Lager eben rauszuholen, und du hast eben Verteidiger und Leute, die halt versuchen müssen, sich das zu holen, und man hat schon ziemlich viel Action gesehen, man hat auch diesen typischen Kojima-Humor gesehen, mit einem kleinen Hund als Ablenkungsmanöver für Soldaten. Wie gut das in Wirklichkeit funktioniert, weiß ich nicht. Wahrscheinlich aber eher weniger. Man hat gesehen, dass man sich in Mechs steigen kann und so weiter. Also es sah auf jeden Fall schon sehr spaßig aus und könnte ein ganz guter kompetitiver Taktikmodus sein, eben für Leute, die das mögen. Weißt, wie du auf das jeden Fall. Also ja, ich bin ja so jemand, ich meine, ich habe ja auch die Ankündigung des neuen Raven Shield sehr, sehr begrüßt und fand das auch ziemlich cool. Und ich mag einfach auch so Multiplayer-Taktik-Shooter, wenn man tatsächlich sich wirklich gut absprechen kann und es möglich ist, tatsächlich auch in der Gruppe wirklich Taktiken durchzusetzen. Danach sah es zumindest grundlegend aus. Macht sowas eigentlich immer viel Spaß auf jeden Fall. Ich bevorzuge das definitiv mehr als ein klassisches Deathmatch einfach nur. Von daher, ich finde, es sieht relativ cool aus. Ich weiß nicht, wie gut das tatsächlich bei Metal Gear-Fans ankommen kann. Wenn wir das Gefühl, dass das nicht so die klassischen Taktik-Multiplayer-Shooter-Spieler sind irgendwie. Ich meine, es ist immer schwer einzuschätzen, wer tatsächlich so wie die große Metal Gear-Fanbase ist und was das jetzt für Leute sind, was die alles sonst noch so spielen. Ich meine, heutzutage passiert es ja eh relativ selten, dass du irgendwie eine Serie hast, die du alle exklusiv spielst und nichts anderes. Aber trotzdem weiß ich nicht so genau, wie mega gut das tatsächlich irgendwie auch zu der Franchise an sich passt. Aber es sieht auf jeden Fall spaßig aus. Und ich glaube, es war tatsächlich auch eine ziemliche Überraschung. Ist das erste Metal Gear Online, was hier rausgekommen ist. Ich glaube, es war damals für MGS 4 mehr oder weniger war das. Also ich weiß auf jeden Fall, bei PS3 gab es auch eine Metal Gear Online-Komponente. Ja. Und ich glaube schon, dass das bei den Fans auch recht gut angekommen ist. Also zumindest das, was ich so mitbekommen habe, waren viele recht begeistert von dem, was sie im Gameplay gesehen haben. Und sah auf jeden Fall gut aus. Also ich muss auch sagen, ich meine, ich bin kein großer Metal Gear-Fan, ich werde es wahrscheinlich auch nicht spielen, aber so grundlegend hat es mir jetzt an sich auch ganz gut gefallen. Ich finde, die Idee ist offensichtlich, es passt gut ins Spielprinzip und in die Welt. Bin jetzt halt mal gespannt, wie das letztendlich ankommt. Wie gesagt, es ist immer schwer zu sagen, ich hätte das Gefühl gehabt, wenn es wirklich einfach nur ein reiner Multiplayer-Modus zu 5 gewesen wäre, dann hätte ich das Gefühl, das ist sehr tacked on, weiß nicht, ob es unbedingt funktioniert. Anscheinend machen sie ja trotzdem ein bisschen mehr draus, sodass es vielleicht doch ein bisschen besser, auch umfangreicher funktionieren könnte. Ich bin jetzt mal gespannt, wie gut es tatsächlich ankommt. Aber cool ist es allemal, ja, das muss man schon sagen. Genau, und um ehrlich zu sein, so viel anderes jetzt, bis auf etwas, was wir noch im Sony-Teil erwähnen werden, nämlich Bloodborne, gab es auch nicht mehr so viel. Ich meine, was man vielleicht noch so erwähnen kann, vielleicht für Leute, die das interessiert, einfach nur ein paar Name-Dropping, vielleicht für Leute, die das vielleicht angucken wollen, werden das jetzt nicht so weiter sagen, aber es wurde erstes Footage zum King's Quest Revival mehr oder weniger gezeigt. Das ist vielleicht für manche interessant. Sie haben Footage zum neuen Godzilla-Spiel für PS3 und PS4 gezeigt. Aber was halt wirklich, glaube ich, noch wirklich am spannendsten war dann nämlich das Ende, nämlich dann kam nämlich nochmal Schiss von Nintendo. Und man sieht eben, wie Aonuma, der Produzent von den Zelda-Spielen, und Shigeru Miyamoto zusammen im Hauptquartier in Kyoto sitzen, vor dem Fernseher sitzen und eine Gameplay-Demo zum neuen Legend of Zelda für die Wii U spielen und das ein bisschen kommentieren. Man hat ein bisschen Einblick gesehen von der Open World. Man hat einen Einblick gesehen von dem Reitsystem, das sie diesmal drin haben. Also Epona ist auch diesmal wieder dabei. Man sieht ein bisschen, wie die Welt ungefähr Ausgabe ist, welche neuen Fähigkeiten Link eben auch beritten hat. Mhm. Und was sagst du denn dazu erstmal vielleicht? Es sieht cool aus auf jeden Fall. Ich fand von Anfang an, dass es ziemlich cool aussah. Ich fand auch schon den ersten E3-Trailer sehr, sehr cool. Man muss dazu sagen, der erste E3-Trailer war auf jeden Fall spektakulärer, hatte ich so das Gefühl. Ja. Da gab es auf jeden Fall eine krassere Reaktion. Jetzt nicht nur für mich persönlich, sondern glaube ich auch allgemein von Fans und dem Internet so ungefähr. Da hatte ich das Gefühl, dass da schon sehr, sehr Leute sehr, sehr gehypt waren. Und das war jetzt, sage ich jetzt mal, einfach nur ganz nett. Grundlegend fand ich es auf jeden Fall cool. Ich meine, so, dass halt irgendwie Combat auf dem Pferd und so ein Kram geben würde, habe ich ehrlich gesagt mit gerechnet. So ein bisschen mehr Open-World, ich passe zu Zelda super gut. Von daher bin ich eigentlich, finde ich, da kann eigentlich nicht so wahnsinnig viel schief gehen. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, den zu gucken. Ich habe es auf jeden Fall gern geguckt. Ich mag den Grafikstil, ich mag den Artstyle sehr gerne, muss ich sagen. Viel lieber als zum Beispiel, keine Ahnung, Twilight Princess. Und bin einfach mal gespannt auf das Spiel definitiv. Also ich, wie gesagt, ich meine, ich bin ja relativ lange jetzt mittlerweile aus Zelda raus, aber trotzdem, ich habe wieder Bock drauf. Also es sieht sehr, sehr, sehr cool aus. Ich weiß, dass du auf jeden Fall gesagt hast, dass du das Gefühl hast, die Welt wird vielleicht noch ein bisschen leer. Also das ist ja nicht mal unbedingt ein Kritikpunkt von mir. Ich habe einfach das Gefühl, im Sinne von, wie ich mir eine Zelda-Welt eigentlich vorstelle, in dem Sinne, dass sie sehr bunt ist eigentlich auch, hatte das Gefühl, das passt mir einfach viel besser, passt, wenn einfach mehr passiert in der Welt. Im Vergleich zum Beispiel zu einem Shadow of the Colossus. Ich habe ja Shadow of the Colossus gespielt, bevor ich jemals Zelda gespielt habe. Ja. Und deswegen ist es vielleicht in dem Sinne, dass ich, wenn ich sage, ich fand das, was ich jetzt nicht vom neuen Zelda gesehen habe, hat mich sehr an Shadow of the Colossus erinnert. Ja, das stimmt. Es ist halt die Frage, wie Leute mir dazu stimmen werden, aber ich hatte halt sofort das Gefühl, die Art und Weise, wie man eben reitet und auch das Bogenschießen vom Pferd, was ja, bis so viel, nicht richtig informiert mir auch das erste Mal ist, dass es möglich ist in einem Zelda. Das kenne ich halt alles aus Shadow of the Colossus, wo es halt auch teilweise richtig gut umgesetzt wurde in manchen Kämpfen, wo man eben wirklich teilweise beritten wirklich schießen muss. Und das waren so mit einer der coolsten Bosskämpfe, die ich je in meinem Leben hatte. Wenn du da auf dem Pferd sitzt und irgendwie nach hinten auf eine Schlange schießen muss und so. Das war schon richtig, richtig awesome. Und bei Shadow of Colossus war es halt so, die ganze Welt, die war ja eh schon so komplett aufgebaut, dass sie, da hat es das Gefühl, die ist nicht leer, weil sie keine Zeit hatten, die zu befüllen, sondern die sollte so leer sein. Das ganze Art-Design und so weiter passt dazu. Bei Zelda hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich das Gefühl, die Welt ist gerade noch ein bisschen leer. Natürlich, das Spiel ist noch nicht fertig. Es kann also immer noch voller werden. Und da habe ich das Gefühl gehabt, irgendwie fühlt sich die Welt gerade ein bisschen leer an. Aber ansonsten, ich meine, der Grafikstil gefällt mir auch ganz gut. Und ich meine, so Sachen wie berittener Combat und so weiter, das ist, glaube ich, auch längst überfällig in dem Sinne. Ich meine, Epona gehört ja auch zum Standard-Zelda-Repertoire dazu und ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sie angefangen haben, das dann auch wirklich dann gameplay-mechanisch dann auch richtig zu nutzen. Die Welt sah auf jeden Fall auch riesig aus, das heißt, es wird wahrscheinlich die größte Welt, die Zelda je gesehen hat. Auf jeden Fall. Und ich bin einfach gespannt, sie haben ja schon gesagt, nächstes Jahr soll es auf jeden Fall rauskommen. Miyamoto hat auch kurz noch dann gesagt, naja, Star Fox wird aber zuerst rauskommen. Und damit angedeutet, dass Star Fox, von dem wir noch fast gar nichts gesehen haben, wahrscheinlich auch, also dann demnach auch nächstes Jahr kommen soll, und zwar dann noch vor Zelda. Wenn davon ausgeht, dass Zelda vielleicht so im Herbst so ein Holiday-Titel wird, keine Ahnung, vielleicht kann man im Sommer vielleicht sogar schon mit dem neuen Star Fox für die Wii U rechnen, wer weiß. Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall, da hast du natürlich so ein bisschen recht, also so grundlegend, würde ich da zustimmen, man hatte so das Gefühl, dass das, also man hat sich einfach, ich glaube nicht, dass es unbedingt Absicht war, man hat sich ein bisschen an Shadow of the Colossus erinnert gefühlt. Vielleicht bin ich auch der Einzige, weil ich nicht so viel Zelda-Erfahrung habe, aber ich habe das schon sofort. Nee, ich kann das schon nachvollziehen. Also wenn man sich den Trailer anguckt, habe ich auch definitiv das Gefühl, man kann sich daran definitiv erinnert fühlen, eben diese weite grüne Ebene, relativ leer, auf einem Pferd reiten und so. Und natürlich, da kann ich durchaus nachvollziehen, dass man sagt, naja, aber ich weiß nicht, ob das gut wirklich mit diesem Shadow of the Colossus-Vibe funktioniert. Grundlegend muss ich sagen, es ist noch sehr früh. Wir müssen jetzt einfach erstmal abwarten, wie das letztendlich dann im eigentlichen Spiel wird, ob es tatsächlich so ist, dass man irgendwie diesen Vibe auch vielleicht im restlichen Spiel findet oder ob das jetzt tatsächlich einfach nur in der Early Stage so ein bisschen ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf, definitiv. Und dass jetzt eben Star Fox vorher kommt, das lässt vermuten, dass es wahrscheinlich eher gegen Ende des Jahres kommt, weil ich nehme an, Star Fox würde frühestens Mitte des Jahres kommen, wenn sie noch nichts dazu gezeigt und gesagt haben, dann wird wahrscheinlich Zelda erst Ende des Jahres kommen. Ist natürlich eine lange Wartezeit für Nintendo-Fans, aber ich denke, ehrlich gesagt, die meisten Leute werden mehr als... Sie können sich ja die Zeit mit Majora's Mask 3D, was ja schon im Frühjahr kommt. Stimmt, Majora's Mask 3D. Ja, da bist du auch ganz gespannt drauf eigentlich, oder? Natürlich, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass ich erst relativ neu mit Zelda bin und ich habe Majora's Mask früher nie gespielt und deswegen habe ich mich auch eigentlich dann auch sehr gefreut, als sie Majora's Mask 3D dann angekündigt haben für den 3DS. Es gibt mir die Möglichkeit, das dann nochmal zu spielen, sieht dann auch ein bisschen schöner aus und bin ich mal gespannt. Ich meine, du hast ja schon gesagt, Majora's Mask war fantastisch, weißt du, so ein bisschen so dieses, habe ich das Gefühl, so dieses Final Fantasy XII im Zelda-Dings, erst gehasst, mittlerweile irgendwie so ein Acquired Taste. Ne, vor allem, Majora's Mask war halt komplett anders als Ocarina of Time. Es war halt sehr wacky, es war sehr komisch, war sehr surreal, es ist ein ganz anderes Feeling auch. Deswegen kann ich schon verstehen, dass viele Leute das am Anfang nicht mochten, weil es sich sehr unzelda-typisch anfühlt an manchen Stellen. Aber es war schon ein super gutes Spiel, also wird dir garantiert super gut gefallen, kann ich jetzt schon sagen eigentlich. Dann gehen wir weiter. Ich meine, letztendlich bleiben nur noch ein paar Kleinigkeiten. Zum einen natürlich die Awards, aber auch vor allem die Frage, wo war eigentlich Microsoft? Ich glaube, das ist tatsächlich allen aufgefallen, gerade weil das eben auch von Anfang an so aufgebaut war, als das wird so ein bisschen, jetzt wo es nicht mehr bei Spike TV ist, eine Veranstaltung für uns alle, von uns allen. Wir sponsern alle zusammen die Preise, sitzen immer Vertreter aus allen möglichen Bereichen und Firmen in der Jury. Und alle sind so ein bisschen da und präsentieren was. Nintendo war sehr präsent, fand ich gerade auch. Wo man auf einem westlichen Videogame Award, denke ich, unbedingt mit rechnen kann und muss. Auch wenn natürlich Nintendo ein bisschen was anderes als die meisten anderen japanischen Firmen. Aber ich fand, Nintendo hatte eine sehr gute Show auf jeden Fall. Sony hat seine PlayStation gespielt kurz danach und war auch da vertreten. Aber Microsoft war irgendwie gar nicht so richtig, ne? Also irgendwie. Ja, sie hatten halt anscheinend also so einen kurzen Trailer zu Forza Horizon 2, was ja schon draußen ist, aber ja. Ansonsten. Richtig. Und das ist halt so ein bisschen. Eine verpasste Chance irgendwie. Also entweder sie wollten nichts zeigen oder sie hatten nichts zu zeigen, aber ich hatte auch schon eigentlich schon gesagt, naja, zeigt halt ein kurzes Schnipsel zu Halo 5 und alle werden dann so, wow, Halo 5, stimmt ja, das kommt auch nächstes Jahr noch, weiß nicht. Ja, schon. Das ist ein bisschen komisch tatsächlich, also ich weiß auch nicht so genau, gerade zum Beispiel Halo 5 hätte man was zeigen können, das hätte glaube ich schon was gegeben, was man hätte zeigen können, oder einfach wie gesagt nur Präsenz. Quantum Break, irgendwas Neues. Auch mal wieder, da wurden ja gerade auch zwei Schauspieler angekündigt, die da mitspielen, einmal Dominic Moynihan, den die meisten wohl aus Herr der Ringe kennen werden und vielleicht noch Lost, und ein Typ aus X-Men, Sean Ashmore heißt er, glaube ich, der hat in den neuen X-Men-Filmen gespielt. Ich glaube, es gibt, hätte tatsächlich irgendwas gegeben, irgendwie, gerade bei so Awards, ne, ich glaube, die Bühne kann und sollte man vielleicht nutzen, ist tatsächlich ein bisschen curious, dass Microsoft da jetzt irgendwie wirklich gar nicht so richtig vertreten war. Wenn wir jetzt noch auf die Awards an sich so ein bisschen eingehen, glaube ich, würde ich sagen, ohne das jetzt groß vorwegzunehmen, wir haben auf jeden Fall noch unsere Jahresrückblick-Folge, aber es war einfach auch deswegen keine besonders interessante Show, weil es einfach nicht wahnsinnig viele spannende Kategorien und Spiele gab, habe ich das Gefühl. Ich meine, in einigen Kategorien hatte ich definitiv das Gefühl, hier sind einfach auch Spiele mit nominiert, die man nur nominiert hat, weil man keine anderen Spiele mehr hatte zum Nominieren. Das ist natürlich immer ein bisschen fies, das so zu sagen, aber ich hatte durchaus das Gefühl, gerade auch zum Beispiel beim Game of the Year, dass da zum Beispiel ein Hearthstone mit dabei ist. Halte ich für relativ fragwürdig. Shadow of Mordor war anscheinend ein gutes Spiel auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall eine der positiven Überraschungen. Richtig, aber ob das deswegen gleich Game of the Year Contender ist, auch Dark Souls 2, da waren schon, also ich fand, also das waren viele Kategorien, waren voll mit Titeln oder mit Nominierten, wo ich das Gefühl hatte, das ist jetzt tatsächlich relativ schwierig zu sagen, ob die in einem starken Jahr mit reingekommen wären. Das war einfach ein relativ schwaches Jahr. In dem Jahr würde ich auf jeden Fall sagen, Dark Souls 2 passt definitiv da rein. Man, wir können, natürlich. Man kann so viel über Dark Souls 2 herziehen, wie man möchte, aber es ist immer noch ein richtig gutes Spiel. Auf jeden Fall. Nee, darum geht's ja auch gar nicht. Also ich sage ja nicht, dass es nicht durchaus gerade in diesem Jahr auch gerechtfertigt ist, aber ich habe trotzdem das Gefühl, es zeigt auf jeden Fall, dass es kein besonders richtig starkes Jahr. Also vielleicht einfach nochmal, das einfach nochmal zu nennen, die fünf Nominierten für Spiel des Jahres waren Bayonetta 2, Dark Souls 2, Dragon Age Inquisition, Hearthstone Heroes of Warcraft und Middle-Earth Shadow of Mordor. Und ich würde sagen, also jetzt persönlich, also ich, so was ich von Bayonetta 2 bisher gesehen habe, ich habe Dark Souls 2 gespielt, die zwei Spiele hätten auf jeden Fall die Chance, es auch in einem guten Jahr. Vielleicht nächstes Jahr, vielleicht, das will ich vielleicht auch ein bisschen vorwegnehmen, wenn man sich anschaut, was nächstes Jahr theoretisch kommen könnte, wird es da vielleicht schwierig, aber in einem normalen Videospieljahr würde ich sagen, die zwei Titel könnten auf jeden Fall immer Contender sein. Ja. Dragon Age Inquisition, das kann ich irgendwie schwer einschätzen, weiß ich nicht, aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Also vor allem in anderen Kategorien sieht man das dann, wo man das Gefühl hat, naja, ich weiß nicht, die Spiele da, die würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt reinnehmen. Und ich habe sogar am Ende das Gefühl gehabt, dass die Kategorie Best Remaster fast die stärkste war, weil da GTA 5, The Last of Us Remastered und Pokémon Omega Ruby und Alpha Saphir drin waren. Also ja. Das ist fast schon die stärkste Kategorie von allen, was eigentlich alles sagt. Stimmt. Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich habe das Gefühl, irgendwie so ein bisschen, ja, es war nicht zweite Wahl, aber es zeigt auf jeden Fall, dass das Jahr nicht so super stark war tatsächlich. Und deswegen, das habe ich auch schon vorher gesagt, es gab auch so nicht so wahnsinnig viele Spiele, die ich gespielt habe, weil ich das Gefühl habe, so viel gab es dieses Jahr auch nicht zu spielen. Ich meine, wir haben ja letztes Jahr quasi, oder beziehungsweise ja, also am Ende letzten Jahres gesagt, nächstes Jahr wird ein richtig, richtig gutes Jahr für Spieler. Alle Titel, die dafür gesorgt hätten, dass es dieses Jahr gewesen ist, sind quasi auf 2015 verschoben worden. Deswegen wird potenziell nächstes Jahr wahrscheinlich einfach ein richtig gutes Jahr für Spieler. Und bei den Awards... Das heißt, sie fangen nächstes Jahr auch wieder mit der ganzen Verschieberei an. Na, das glaube ich. Mittlerweile sowas wie Witcher 3 zum Beispiel. Ja, das kommt auf jeden Fall. Richtig, diese Titel werden alle kommen, die wir dieses Jahr erwartet haben. So sieht The Division kann natürlich noch verschoben werden, aber ich denke, so Titel, die für 2014 angekündigt waren, jetzt in 15 sind, die werden schon alle kommen, hoffentlich. Die kommen ja auch schon Anfang des Jahres, sodass selbst mit einer Verschiebung eigentlich noch nächstes Jahr damit zu rechnen ist. Ja, also wie gesagt, die an sich finde ich ehrlich gesagt die Awards nicht so wahnsinnig interessant. Jeder, der darauf Bock hat, es gibt Website einfach von den Game Awards an sich. Es gibt einen Wikipedia-Artikel, wo die alle aufgelistet sind. Ich fand es nicht so wahnsinnig interessant. Deswegen würde ich sagen, skippen wir das ein Stück weit einfach und gehen dann einfach auch wirklich über zu der PlayStation Experience. Wie wir jetzt wissen, wird diese PlayStation Experience ja auch jährlich stattfinden. Die wollen sie ja nächstes Jahr einfach wieder stattfinden lassen und von da an halt eben einfach ganz normal jedes Jahr. Das heißt, wir haben jetzt eine neue Messe, die erste Sony-Hausmesse, wenn man es so nennen kann, so neben zum Beispiel der BlizzCon oder eben der QuakeCon zum Beispiel, hat Sony dann auch seine eigene Messe, bloß, ich habe das Gefühl, es ist eher wirklich eine klassische Convention, wo man bei der BlizzCon, auch wenn es eben BlizzCon heißt, würde ich doch eher von einer Hausmesse reden kann, ist das tatsächlich sehr Convention-mäßig. Das liegt vor allem daran, dass es auch super viele Panels gab, die man sich auch sehr, sehr cool, wie ich sagen muss, im Nachhinein jetzt über den YouTube-Kanal von dem offiziellen PlayStation YouTube-Kanal angucken kann. Das lohnt sich definitiv. Wir werden da vielleicht noch den einen oder anderen verlinken. In jedem Fall einfach mal auf die YouTube-Seite von Sony und von PlayStation. Also vielleicht mal kurz so ein Überblick, was es da alles gab. Also klar. Es gab Developer, die dort waren, die ein Panel gemacht haben. Telltale hat ein eigenes, also die Walking Dead und Wolf Among Us Macher haben ein eigenes Panel gehabt. Blizzard hat ein eigenes Panel gehabt zur Konsolenversion von Diablo 3, ja. Ich wollte schon 4 sagen. Schön wär's. So eine Version von Diablo 3. Es gab ein Storytelling-Panel, wo Tim Schafer drin sind, Druckmann von Naughty Dog. Es gab ein Panel zu westliche Videospielentwickler in Japan. Es gab Panels zu God of War, zu der Geschichte. Auch zur PlayStation-Historie gab es ein Panel. Also es gab super viele interessante Sachen, die einfach auch, sag ich mal, über PlayStation hinaus gingen. Definitiv, es war nicht reine Werbeveranstaltung. Die auch, also dementsprechend auch vielleicht für sehr viele, die einfach sich für Videospiele an sich interessieren, interessant sind, da einfach mal reinzugucken. Deswegen auf jeden Fall würde ich auch sagen, schaut auf jeden Fall euch mal in den Channel rein. Vielleicht gibt's da den einen oder anderen oder das eine oder andere Panel oder Q&A, was euch interessiert, schaut euch das auf jeden Fall an, ist super interessant. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Das ist auch cool, dass sie das alles so in guter Qualität zur Verfügung stellen, alle 40, 50 Minuten, die das immer dauert. Gut gefilmt, mitgefilmt. Also schon echt professionell gemacht. Und es gab auch super viel zu spielen, so wie man es eben gehört hat. Wir waren logischerweise beide nicht da, aber es gab sehr, sehr viele Gamestations. Man konnte sehr, sehr viele Spiele auch in frühen Stadien anspielen. Viele Dinge, die auch in der Keynote, über die wir jetzt gleich noch ausführlicher reden werden, daran werden wir das quasi das Ganze so ein bisschen abarbeiten, erwähnt wurden, konnte man dann im Nachhinein auf dem Showfloor spielen. Also tatsächlich, wenn das jetzt jährlich stattfindet, glaube ich, könnte es sehr, sehr cool sein, definitiv. Und ja, lass einfach mal mit der Eröffnung anfangen, mit der Keynote. Ja, mit der Keynote hat Sony eben seine Veranstaltung dann eben eröffnet und die Keynote ging auch gleich los mit Uncharted 4, mit einem sehr langen Gameplay-Segment. Ich glaube, mindestens 15 Minuten hat er gedauert. Ja. Und war mehr oder weniger so das erste Mal, dass man jetzt wirklich richtig Gameplay von Uncharted 4 gesehen hat. Ich muss sagen, ich war jetzt grafisch nicht so beeindruckt, also ich hätte mir bei Nordlock, glaube ich, mehr erwartet. Ich glaube, es haben sich alle mehr erwartet. Man hatte aber auch noch irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie alles noch nicht so ganz gepolished und nicht so ganz fertig ist. Es ist schon noch ein recht frühes Stadium, hatte ich das Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Und man hat dann eben das klassische Uncharted-Gameplay gezeigt. Also man hat auch schon wieder gesehen, also die Synchronsprecher sind gleich geblieben. Das Core-Gameplay ist auch immer noch gleich. Man hat ein paar neue Mechanismen. Also das Schleichen scheint auf jeden Fall ein bisschen stärker, also mehr im Vordergrund zu stehen. Man kann das auf jeden Fall besser machen als in den anderen Teilen, hatte ich zumindest das Gefühl. Zumindest war die Gameplay-Demonstration so darauf ausgelegt. Man hat ein bisschen mehr Möglichkeiten, auch mit der Umgebung zu hintergehen. Aber ich hatte schon von vorne, also nach ein paar Minuten das Gefühl, okay, das ist auf jeden Fall ein Uncharted, so wie ich es kenne und gespielt habe. Ja. Aber es war wirklich ein sehr langes Segment. Damit habe ich, glaube ich, nicht unbedingt gerechnet. Das hast ja auch gesagt, dass du das Gefühl hattest, das hätte man vielleicht, wenn das Spiel noch nicht so ganz gepolished ist, hätte man vielleicht noch nicht so lange zeigen sollen. Hattest du ja. Definitiv. Also ich hatte zum einen das Gefühl, selbst wenn es besser ausgesehen hätte, hätte ich, glaube ich, nicht unbedingt 15 Minuten gezeigt, weil einfach im Gameplay nicht so wahnsinnig viel passiert ist, wenn wir ehrlich sind. Ich meine, wenn man jetzt viel Abwechslung gehabt hätte, wenn man Klettersequenz, eine große Schusssequenz, Rätsellösungssequenz, weißt du, also wenn man jetzt wirklich einfach so komplett alle Mechaniken in 15 Minuten quasi reinpackt, ist immer noch lang, aber geht, habe ich das Gefühl, in dem Trailer ist nicht so wahnsinnig viel passiert. Und ich muss auch sagen, Es war ein bisschen underwhelming zu diesem Zeitpunkt. Ich fand jetzt rein grafisch, gerade wenn man zum Beispiel das Wasser angeguckt hat oder dergleichen, das sah vor anderthalb Jahren in Skyrim schon besser aus. Die Animationen sind, finde ich, derzeit noch sehr hakelig. Was natürlich ist nichts über die Aussage, nicht keine Aussage über das letztendliche Spiel sein soll. Ich bin mir relativ sicher, dass da Naughty Dog 100% sehr gute Qualität abliefern wird, gerade Naughty Dog. Und in der frühen Version muss halt auch noch nicht alles perfekt funktionieren. Aber gerade eben, wie du schon gesagt hast, sehr richtig, wenn man halt eben eine Version hat, die noch nicht ganz so perfekt gepolished ist, muss man, glaube ich, nicht unbedingt 15 Minuten zeigen, weil ich habe ehrlich gesagt dann irgendwann auch angefangen, ein bisschen durchzuskippen, weil 15 Minuten waren mir persönlich einfach zu lang, gerade wie gesagt, weil nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Trotzdem cool, glaube ich. Ich glaube, es ist an sich die richtige Stelle, um das zu zeigen, so als Eröffnung dafür, Uncharted 4. Es ist, glaube ich, nicht so die größte Überraschung von der ganzen Konferenz, aber es ist definitiv etwas, was Leute sehen wollen. Genau, es ist auf jeden Fall etwas, was Leute sehen wollen, worauf Leute auch gespannt sind. Es wird auch mit Sicherheit einer der größeren, was heißt sicher, also einer der größten Titel nächstes Jahr werden. Ja, definitiv. Troy Baker wurde eingeführt. Definitiv. Also an sich war das schon die richtige Stelle dafür und es war insgesamt auf jeden Fall auch ganz cool, definitiv. Ich habe, wie gesagt, man hätte es definitiv kürzer machen können. Ich habe das Gefühl, 5 Minuten hätten gereicht, um fast dasselbe zu zeigen, ohne dass es dann tedious wird oder ich zu sehr darauf aufmerksam gemacht werde, dass halt gewisse Dinge noch nicht ganz so cool aussehen, wie ich sie vielleicht ein bisschen erwartet habe. Nächster Titel, von dem wir auch ziemlich viel gesehen haben, Bloodborne. Ja, es wurden nämlich sogar zwei verschiedene Sachen gezeigt. Einmal auf den Video Game Awards, einmal genau. auf dem PlayStation Event. Du kannst ja vielleicht kurz was zu den Trailern sagen. Ja, ehrlich gesagt, beide Trailer cool, nicht wahnsinnig viel Neues. Das ist natürlich auch so eine Sache, kann man jetzt auch, glaube ich, einfach nicht erwarten in dem Moment. Wenn man jetzt die ganzen Gameplay-Trailer von Bloodborne bislang verfolgt hat, dann, denke ich, war man nicht mega überrascht. Ich glaube, grundlegend, was natürlich ganz interessant ist, ist auf jeden Fall dieser Calamity Tower, heißt er so? Calamity Tower, den sie auf dem PlayStation-Event vorgestellt haben. Der klingt ehrlich gesagt relativ spannend. Das ist oder Chalice hieß der, glaube ich. Chalice? Ja. Den Namen habe ich mir auch nicht ganz 100% gemerkt, aber grundlegend ist auf jeden Fall einfach... Ich glaube, das ist auch der Frage, was C-Hide, aber Chalice mehr Sinn macht. Ja, das stimmt, ja. Grundlegend ist auf jeden Fall so, dass es quasi ein random generiertes Level ist, das sich immer wieder neu zusammensetzt. Nicht nur einfach, was den Aufbau angeht, sondern auch, was die Monster angeht. Es gibt quasi eine Art vorgefertigten Baukasten, wo verschiedene Monsterfähigkeiten, Typen, Modelle und sowas drin sind. Und jedes Mal, wenn du eben diesen Chalice betrittst, dann wird das neu berechnet, inklusive der Bosse, sodass es quasi eine fast unendliche Möglichkeit an Kombinationen gibt, sodass es immer wieder aufs Neue eine Herausforderung ist. Du musst dich immer wieder aufs Neue drauf einstellen. Sind das Gegner, die hauptsächlich Feuerschaden machen? Was für Attacken und Angriffe haben die? Sind die sehr schnell, machen wenig Schaden, sehr langsam, machen viel Schaden, dergleichen? Das heißt also, es scheint tatsächlich einfach so eine Art endlose Challenge zu sein, die eben dann auch einfach dazu ermuntern soll, das Spiel weiterzuspielen, auch nachdem man eben die Hauptstory durch hat. Auch koop-mäßig soll das gut funktionieren. Und es sah insgesamt auf jeden Fall sehr cool aus, muss ich sagen. Gerade eben der Bosskampf, den sie gezeigt haben, gegen so einen großen, feurigen Hund, sah ziemlich, ziemlich cool aus eigentlich. Es war auch eben der Chef der Bloodborne, was ist der eigentlich da, der Shinji? Du meinst Miyazaki? Hidetaka, ja, genau. Miyazaki, der ist Präsident von From Software. Ja, der ist einfach nur FromSoft, genau, richtig. Und auch Director, ja. Genau, der ist nämlich Director und das ist ja quasi der bei Dings gefehlt hat. Beim zweiten Teil. Der jetzt eben wieder mit an Bord ist und wo ja viele gesagt haben, das war vielleicht so ein bisschen das gewisse Etwas, das vielleicht 2 gefehlt hat, das er vielleicht reingebracht hätte. Und der war eben auch auf der Bühne, den sieht man ja auch nicht so wahnsinnig oft und sah auf jeden Fall ziemlich cool aus. Wie gesagt, ich meine, mittlerweile haben wir ziemlich viel über Bloodborne gesehen. Ich glaube, man muss niemanden mehr hypen. Entweder bist du gehypt oder das interessiert dich halt das immer noch nicht. Das kommt ja auch schon in 4 Monaten raus, also... Ja, was heißt schon in 4 Monaten? Also es gibt einige Spiele, über die wir auch 4 Monate vor Launch wesentlich weniger gesehen und gewusst haben, als jetzt bei Bloodborne. Stimmt. Bloodborne haben wir tatsächlich schon ziemlich viel gesehen. Was natürlich auch Mut macht. Es sieht so aus, als ob das Spiel jetzt schon so gut läuft, dass man sich da keine Sorgen um irgendwas machen müsste. Gerade im Zuge eben der ganzen verbackten Launches und so ein Kram, glaube ich, da müssen wir uns in der Hinsicht keine Sorgen machen. Es sieht immer noch richtig, richtig cool aus. Es ist toll animiert, hat eine coole Atmosphäre. Muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Es gab ein paar Leute, die ein bisschen... die es nicht so gern gesehen haben, dass die Kämpfe also das hat man ja meiner Meinung nach schon vorher gesehen, dass die Kämpfe sind auf jeden Fall schneller. Also du hast nicht mehr ist nicht mehr ein bisschen träger wie in Dark Souls, sondern ist schon auf jeden Fall sehr viel schneller. Ist noch kein Devil May Cry deswegen. Aber du musst auf jeden Fall, glaube ich, dadurch, dass du nicht blocken kannst, sehr viel schneller bewegen und dadurch sieht das auch ganz schnell aus. Aber ich muss sagen, mir hat das, was ich bisher gesehen habe, doch immer noch recht gut gefallen. Ich bin immer noch super gespannt auf dieses Spiel. Ja, Definitiv. Ja, klar, auf jeden Fall, ohne Frage. Ich meine, vor alle allem jetzt dadurch, Open-Worlds spielen. dass sie auch andere Charaktertypen gezeigt haben. Ich meine, der eine Typ, der war mit so einem fetten Hammer unterwegs, der ist ja auch dann viel langsamer als den Hauptcharakter, den man bisher gesehen hat, mit der Sense. Ja. Und das heißt, wird wahrscheinlich auch wieder dann einfach möglich sein, verschiedene Spielstile zu machen. Haben auch gesagt, es wird Boss geben, da wird es vielleicht auch einfach Sinn machen, eine andere Waffe zu nehmen oder ein bisschen langsamer ein Bild zu nehmen. Also ich bin einfach super gespannt, wie dieses Spiel letztendlich wird. Ja, definitiv auf jeden Fall. Ich meine, da ist, glaube ich, es über jeden Zweifel erhaben. Das ist halt Bloodborne. Alle sind so gehypt, wie sie sein können. Dann die eigentlich größte Ankündigung, die leider durch einen Leak davor schon kaputt gemacht wurde. Nämlich Ultra Street Fighter 4. Genau. Auch dazu, ich meine, jetzt vielleicht erstmal sagen, worum es eigentlich geht. Ich meine, du hast schon gesagt, Ultra Street Fighter 4 wurde gezeigt, das eben exklusiv auf die Konsole auch kommt. Also beziehungsweise die Next-Gen-Version von Ultra Street Fighter 4 kommt Genau. exklusiv für die PS4. Korrekt. Zumindest vorerst. Ja, zumindest vorerst. Ja. Und das ist natürlich jetzt erstmal nicht so ein Riesending, aber es ist auf jeden Fall eine coole Ankündigung. Ich meine, Street Fighter 4 ist arguably für viele Leute immer noch das beste Fighting Game, das es derzeit gibt. Das ist auf jeden Fall die Königsdisziplin im Fighting Game. Richtig. Und ist ja auch etwas, das glaube ich einfach auch noch in 3, 4, 5 Jahren, ich meine, wenn wir Street Fighter 2 angucken, das Spiel wird wahrscheinlich Ewigkeiten überleben. Ich weiß gar nicht, ob es immer großen Nachfolger braucht wie dieses Spiel. Das kann einfach Ewigkeiten gut funktionieren. Hat natürlich auch mit seiner Grafik einfach sich selbst auch ein bisschen zeitlos gemacht. Das kommt auf jeden Fall eben in jetzt der Ultra-Version, damit wir alle völlig verwirrt sind, von welcher Version wie heißt. Für die Next-Gen-Konsolen exklusiv auf der PlayStation 4. Allerdings gab es noch eine wesentlich größere Ankündigung, die wie gesagt leider schon vorher geleakt war, nämlich, dass es auch ein Street Fighter 5 geben wird und auch, dass auch das komplett exklusiv auf Konsolen für Sony, für PlayStation kommt und auf dem PC. Und man hat das auch gestretched, dass das nicht zeitexklusiv ist. Also Adam Boyce hat gesagt, you will never see this on another console. Richtig. Also es ist definitiv konsolenexklusiv auf der PlayStation 4, was ein Riesendeal ist. Und es ist, wie gesagt, leider vorher geleakt. Wie sie denn damit umgegangen sind, fand ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Aber das hat es ganz wieder sehr sympathisch gemacht. Das war eben der Adam Boyce auf der Bühne, den wir ja mittlerweile wahrscheinlich alle kennen, der das einfach auch gut macht, der sehr, sehr sympathisch ist, der sehr stage-sicher ist irgendwie, der sich gut artikulieren kann, der locker genug ist, dass es eben nicht völlig irgendwie holprig wirkt. Und ja, sie haben halt eben PlayStation, also wir haben eben die PlayStation 4-Version von Ultra Street Fighter 4 angekündigt. Und er hat schon von Anfang an gesagt, hat irgendjemand was anderes erwartet? Ist ja merkwürdig. Ich merke schon, ihr seid alle gar nicht so enthusiastisch, wie ich das gedacht hätte, irgendwie sehr merkwürdig, habe das Gefühl, irgendwie vielleicht habt ihr doch irgendwas anderes erwartet. Und als sie dann letztendlich die Ankündigung für 5 hatten, hat er dann kurz sein Smartphone auch am Ohr gehabt und hat gesagt, ja, können wir es machen oder ist es schon geleakt, jetzt auch das Video geleakt auf NeoGAF? Und dann so, ah nee, ist nicht geleakt, okay, wunderbar, dann können wir es machen. Gut, so, jetzt könnt ihr das Video sehen. Also sie sind da sehr selbstironisch, mit viel Humor angegangen, was, glaube ich, die einzige Art und Weise ist, tatsächlich damit umzugehen. Sie haben es acknowledged, was ich gut fand, sie sind, wie gesagt, gut damit umgegangen und es ist trotzdem immer noch ein Riesendeal, das Street Fighter 5 exklusiv für die PlayStation. Ich meine, was man ja vornehmlich nicht wusste, ist nämlich auch noch so ein Ding, sie haben angekündigt, es wird Cross-Platform-Multiplayer geben. Richtig, mit PC und PlayStation, logischerweise. Und ganz ehrlich, das ist sogar fast das Coolste an der Ankündigung, wenn ich ehrlich bin. Weil das ist so ein Ding, Street Fighter 5 ist ein Riesending, dass es auf der PlayStation exklusiv kommt, ist auch ein Riesending. Und dass sie da jetzt spezifisch auch nochmal auf den Cross-Platform-Multiplayer eingegangen sind, indem sie ihn halt spezifisch erwähnen, dass es für sie wirklich ein Feature ist, das macht vielleicht ein bisschen Hoffnung, dass gerade Sony da in Zukunft doch wesentlich offener ist. Ich meine, wir wissen allgemein, dass Sony überhaupt im Gegensatz zu Microsoft da relativ offen zu ist. Ich meine, es gab schon ein paar wenige Projekte, bei denen sie das genauso gemacht haben. Das ist jetzt auf jeden Fall ein großer Deal auf jeden Fall. Deswegen, vielleicht könnte das ja so ein bisschen der Präzedenzfall sein, dass in Zukunft zumindest ein paar Spiele auch mit Cross-Platform-Multiplayer zumindest zwischen PlayStation und PC kommen. Ehrlich gesagt, das ist ja das Einzige, was wir wollen. Xbox One ist mir egal. Niemand, den ich kenne, hat einen Xbox One. Alle haben eine PlayStation 4. Ich will nur mit Leuten mit der PlayStation 4 spielen. Von daher ist mir egal, ob es mit der Xbox One auch funktioniert. Von daher, wenn einfach zumindest das in Zukunft funktionieren könnte, wären wir da alle sehr glücklich drüber auf jeden Fall. Ich meine, natürlich ist eine Win-Win-Situation in dem Sinne erstmal vor allem auch, ich meine, die PC-Spieler profitieren auch davon. Wir wissen alles. Ein Beat'em'up, die Community von einem Beat'em'up ist auf der Konsole viel größer als auf dem PC. Auf jeden Fall. Und die PC-Spieler werden auf jeden Fall davon profitieren, dann einfach dann trotzdem Teil einer größeren Community sein zu können, als wenn sie es nur auf dem PC gegeneinander spielen können. Weil ich bin ziemlich sicher, es gibt nicht so viele Leute, die Beat'em'ups auf dem PC spielen, obwohl es ja auch einige gibt. Ja. Eben weil natürlich auch oft die Community eben gespalten ist und die PC-Community einfach kleiner ist. Und das wird das auf jeden Fall beheben. Und ich meine, die große Diskussion war natürlich dann bei dem Titel noch dann, ist es, hat Sony dafür bezahlt? Ist da Geld geflossen? Gab es da andere Dinge? Das ist natürlich in dem Fall nicht so einfach wie bei Tomb Raider bei Microsoft, weil da waren sie alle, naja, da wird auf jeden Fall Geld geflossen sein. Durch die Cross-Plattform-Ankündigung, wir wissen ja, dass zum Beispiel Final Fantasy 14, also zumindest nach den Worten des Produzenten von Final Fantasy, hat gesagt, wir wollten eine Xbox One-Version machen, aber Microsoft wollte das nicht öffnen für Cross-Plattform, deswegen haben wir gesagt, wir streichen die Xbox One-Version. Also da war wirklich, das fehlende Cross-Play war wirklich dann der Grund dafür, dass es nicht auf der Xbox One erschienen ist. Und natürlich die Frage, ob sich Capcom das bei Street Fighter hat, so hätte sich erlauben können. Oder ob es eine Kombination aus beiden war. Also da ist die Sache nicht ganz so farfetched, vor allem auch deswegen, ich meine, japanische Firmen haben eh eine sehr viel engere Kooperation miteinander und Capcom ist ja eh momentan so, dass sie relativ viel auch irgendwie konsolenexklusiv machen. Ich meine, Dead Rising 3 war auch exklusiv für Microsoft. Monster Hunter ist exklusiv auf Nintendo-Konsolen. Also Capcom ist da auf jeden Fall kein unbeschriebenes Blatt, wenn sie sich dafür entscheiden, einfach exklusiv für eine Konsole zu entwickeln. Deswegen war das eine recht interessante Diskussion. Und ich meine, ich glaube zwar irgendwie nicht, dass Cross-Platform das letztendlich Ausschlaggebende war, weil ich dann doch das Gefühl habe, damit verliert Capcom dann doch zu viele Spiele eigentlich. Aber ich würde es mir trotzdem wünschen, dass dadurch über dieses Feature eben Druck auf Microsoft ausgeübt wird, eben auch vielleicht seine Policy ein bisschen zu lockern, beziehungsweise vielleicht auch ein Signal eben für andere sein kann, wenn ihr so weitermacht, Sony, könnt ihr vielleicht euch zumindest im Konsolenbereich an Exklusivität sichern in manchen Bereichen, weil Entwickler anscheinend an sich kein Problem damit haben, Cross-Plattform zu ermöglichen. Nee, auf jeden Fall nicht. Ich meine, gut, wie gesagt, das sind natürlich auch nochmal spezielle Fälle. Gerade so wie zum Beispiel Final Fantasy ist halt, es ist halt ein MMO, das lebt von der großen Community und man wusste, glaube ich, von Anfang an, dass es nicht so riesig allein auf den einzelnen Dings sein würde, dass sie das vielleicht, ich meine, es hält sich immer länger, je größer die Community ist. Und außerdem gab es natürlich auch mit Final Fantasy 11 auf dem PC schon eine große Community. So, das ist natürlich ein spezieller Fall, aber trotzdem, klar, das macht einem auf jeden Fall Mut. Also es geht immer mehr in die Richtung, definitiv. Es scheint auch immer mehr Verkaufsargument für in gewisser Hinsicht zu sein. Und es ist halt eigentlich komisch, weil eigentlich müsste man erwarten, Microsoft sollte viel cooler mit dem PC sein als Sony. Sony hat halt kein Leverage im PC-Bereich, während Microsoft durch Windows halt eigentlich sehr viel, sage ich jetzt mal, natürlichere Symbiose eigentlich mit dem PC hätte. Ja, eigentlich schon, aber naja, es hat ja leider noch nie irgendwas geändert daran. Ja. So, und dann mal weitergehen, dann kam eigentlich ein großer Bereich von so kleineren Ankündigungen, es wurden relativ viele Indie-Spiele und kleinere Projekte gezeigt, was auch wieder mal verdeutlicht hat, wie wichtig Sony dieses Segment ist. Weil ich hier kurz vielleicht nochmal einhaken kann, also ich weiß nicht, ob Leute das mitbekommen haben, aber in letzter Zeit ist es natürlich so, dass im PlayStation Plus-Bereich immer mehr Indie-Spiele, auch für die PS4, Vita und PS3 eben im Programm sind und es gibt eine riesen Diskussion dann immer darüber, mein Gott, PlayStation Plus sagt ja total, sind ja keine AAA-Spiele mehr, nur noch Indie-Spiele. Und ich finde es aber trotzdem gut, dass trotz dieser lauten Stimmen, die halt eben nur diese traditionellen AAA-Titel wollen, dass Sony trotzdem immer noch gesagt, naja, wir sind irgendwie, die PlayStation-Plattform ist eine Plattform für alle Formen von Spielen, wir wollen möglichst alle großen Indies irgendwie auch auf unserer Plattform haben. Und das haben sie meiner Meinung nach diesmal gezeigt. Sie haben neue Sachen angekündigt, die auf PlayStation-Konsolen jetzt demnächst kommen sollen, nämlich unter anderem Shovel Knight, was ja mega gut gewesen sein soll. Ich habe es leider noch nicht gespielt. Ist für den PC, für die Wii U und für den 3DS rauskommen. Kommt jetzt auch für PS4, PS3 und Vita. Darkest Dungeon kommt für PlayStation-Konsolen, was für den durch Kickstarter mal erfolgreich gebackt wurde. Und um ehrlich zu sein, ich wusste noch, dass ich das in Kickstarter vorher gesehen habe. Ich habe das ehrlich gesagt das Spiel irgendwie schon vergessen. Und nachdem ich jetzt den Trailer wieder gesehen habe, muss ich sagen, der Artstyle ist super cool. Das Gameplay scheint super interessant zu sein. Ist halt so ein bisschen Dungeon-Crawler-mäßig. Bin super gespannt plötzlich auf dieses Spiel. Obwohl ich das irgendwie schon völlig vergessen hatte. Ja. Das hat, glaube ich, hast du auch gesagt, dass du sehr gespannt bist auf diesen Titel. Mir ging es genau wie dir. Ich habe es auch ehrlich gesagt irgendwie aus irgendwelchen merkwürdigen Gründen irgendwie so halbwegs wieder vergessen gehabt, als ich dann sofort den Artstyle gesehen habe. Und das ist ja das Schöne an diesen Indie-Spielen meistens auch. Ich habe es halt sofort wiedererkannt. Ich habe sofort gewusst, worum es geht. Ich dachte, ah ja, dieses Spiel. Es sieht immer noch awesome aus auf jeden Fall. So quasi 2D mit wunderschön gezeichneten Charakteren, Hintergründen und sowas. Taktisches RPG, Dungeon Crawler. Sieht super cool aus, muss ich sagen. Also so grundlegend wird das garantiert spannend. Und es gab auch noch ein paar andere Titel, die da auf jeden Fall ziemlich interessant waren. Ich meine natürlich nichts wirklich Neues mehr, aber ein Shovel Knight, das ja super erfolgreich derzeit ist. Zu Recht auch, habe ich das Gefühl. Ich habe das irgendwie, als es noch nicht ganz so riesig war, habe ich mal irgendwann einen Typen auf YouTube, den ich seit Jahren irgendwie ein bisschen verfolge, der hat irgendwann mal ein kleines Mini-Review zu einer Vorab-Version quasi, auf die er Zugriff hatte, gepostet und der war super begeistert und ich fand, das klang extrem cool und ist anscheinend genau das geworden, was alle so ein bisschen erhofft und erwartet hatten. Das war, wie gesagt, super erfolgreich. Das kommt eben für die PlayStation. The Forest kommt. Das weiß ich, ob ich da schon mal im Podcast drüber geredet habe. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, aber ein Spiel, das ich auf jeden Fall privat schon seit geraumer Zeit auf dem Schirm habe. Super, super cool, interessant. So ein richtig reines Survival-Spiel mit dem Flugzeug abstürzen, an der Fundstelle quasi alles einsammeln, was geht, und dann versuchen sich irgendwie ein bisschen Shelter zu bauen, ein Lagerfeuern, damit du nachts nicht erfrierst. Du musst regelmäßig was essen und trinken, sonst geht dein Energie flöten. Und die Insel, auf der du bist, oder eben das Land, in dem du bist, ist eben bevölkert von wilden Stämmen quasi, die dich zum Teil angreifen können, die du halt eben noch abschrecken kannst, und noch ein bisschen gruseliger, noch Mutanten. Es hat eine sehr, sehr schöne, coole Grafik, es ist super atmosphärisch, bin da sehr gespannt drauf auf jeden Fall. Das läuft gerade über Early Access, oder lief bisher über Early Access auf Steam und war sehr, sehr erfolgreich da. Bastion kriegt ein HD, Bastion kriegt einfach nur einen Port. Vor allem auch für die Vita, was glaube ich sehr, sehr cool ist. Das ist glaube ich ein Spiel, das sich sehr gut für die Vita eignet. Und Banner Saga kommt. Das wird definitiv Zeit, das kommt ja auch für die Vita dann. Ja. Das wirst du, glaube ich, auch dann auf der Vita auf jeden Fall spielen. Bin ich sehr gespannt. Ich hatte ja immer schon insgesamt ein bisschen gehofft, dass ich mir vielleicht das nicht die PC-Version kaufen muss, sondern einfach auf eine Konsole, noch besser auf eine Vita-Version warten kann. Und siehe da, Banner Saga kommt für die Vita. Ich bin super gespannt. So SRPGs funktionieren einfach super gut auf der Vita. Und ich glaube auch, der Grafikstil wird sehr, sehr gut auf der Vita aussehen. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Es war eine sehr, sehr freudige Ankündigung für mich. Ja, auf jeden Fall. Soll ich doch, ich meine, ich habe es ja schon gespielt. Richtig, richtig gutes Spiel. Das war das einzige Spiel, das diesem Jahr rausgekommen ist, das ich dieses Jahr gespielt habe. richtig schon gespoilert. Aber auf jeden Fall ein richtig, richtig, richtig cooles Spiel. Und ich glaube, es eignet sich auch tatsächlich sehr, sehr gut für die Vita. Von der Steuerung her wird es garantiert super gut funktionieren. Der Bildschirm ist gut genug, super schöner Artstyle. Sieht ja garantiert auch auf dem großen Fernseher geil aus, aber das kann man auf jeden Fall garantiert sehr gut. Vielleicht gibt's ja dann auch wieder, also das ist ja auch etwas, was immer ganz cool ist. Indie-Spiele heißen ja auch oft Cross-Buy, also wenn man sich die PS4-Version kauft, kriegt man die Vita-Version dazu. Und dementsprechend bin ich echt super gespannt auf dieses Spiel. Hab schon super viel Gutes gehört. Der Soundtrack soll auch wahnsinnig toll sein, ist ja auch von einem Journey-Komponisten. Ja. Bin gut. Sehr, sehr, sehr gut auf jeden Fall. Vielleicht noch was zu Tim Schafer. Ich meine, er stand ja dann auch noch auf der Bühne. Stimmt. Und hat auch noch ein paar Spiele angekündigt, die also jetzt auch für die PlayStation-Konsolen kommen sollen, nämlich Broken Age zum Beispiel. Mhm. Also das Double Fine Adventure sozusagen. Sie haben eine neue Version, also sie haben erst nochmal ein bisschen Material von dem Remaster von Grim Fandango gezeigt. Soll jetzt auch Ende Januar soll das jetzt auch kommen. Und eine PlayStation-Version von Day of the Tentacle. Ja. Day of the Tentacle. Tja, das Remake, ich weiß auch nicht so genau. Ich habe das Spiel nicht gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, ich weiß, dass es sehr ikonisch ist, das Spiel, aber ich kann ehrlich gesagt da nichts zu sagen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass du jetzt was dazu sagen kannst. Ich kann halt zum Spiel was sagen. Day of the Tentacle ist arguably wahrscheinlich das beste LucasArts Adventure. Ich meine, Monkey Island ist bei vielen Leuten definitiv höher angesiedelt. Für mich persönlich, ich mochte Day of the Tentacle lieber. Weil es auch eine Fortsetzung von Maniac Mansion war, und das hatte ich auch davor gespielt. Natürlich nicht, als es damals rausgekommen ist, weil da habe ich glaube ich noch nicht gespielt. Aber in der Chronologie quasi habe ich auf jeden Fall Maniac Mansion und Day of the Tentacle vor den Monkey Island Spielen gespielt. Bis heute super cooles Rätseldesign. Sehr, sehr geschickt. Der Humor ist für dich besser gealtert, weil er nicht ganz so albern ist in Day of the Tentacle. Weil es sind ein bisschen viele Anspielungen eben, die auf die Zeit bezogen sind. So, ich meine, das ist natürlich dann wieder sowas, das muss man dann kann man dann verstehen, muss man aber nicht. Ist auf jeden Fall ein richtig, richtig gutes Ding. Ist halt, wie gesagt, die Frage, ich weiß nicht, ich meine, mit Point-and-Click-Adventures kannst du heutzutage nicht mehr wahnsinnig viele Leute begeistern. Ich weiß nicht, ob das, wie gesagt, mega erfolgreich sein kann. Ich finde es cool, aber es ist nicht so ein Riesendeal, wie irgendwie wie die Medien daraus machen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ja, Point-and-Click-Adventures sind einfach nicht mehr wahnsinnig groß derzeit. Ich glaube, da ist einfach auch in dem Sinne viel Nostalgie dabei, so ein bisschen, ja, Point-and-Click-Adventure kommt vielleicht erlebt es so eine Mini-Renaissance, aber weiß ich nicht. Ich meine, in Deutschland hat es ja vor einigen Jahren eine Mini-Renaissance. Es gab einiges. Fluch und so. Ja, Baphomets Fluch ist ja eher, das ist ja sowieso aus England und das ist ja auch ein bisschen älter, sondern es gab zum Beispiel Edna bricht aus oder Harrys neue natürlich. Augen, Daedalic. Die haben auch extrem gute Wertung gekriegt, alle Daedalic Adventures haben sehr, sehr gute Wertung gekriegt. Daedalic ist eine deutsche Firma, die haben auch Jackeen damals gemacht, was so der Anfang, nicht der Anfang unbedingt war, aber das stand so am Anfang, als gerade die Adventures wieder ein bisschen, Point-and-Click-Adventures wieder ein bisschen bekannter geworden sind. Black Mirror 2 zum Beispiel und 3. Also es ist definitiv schon so, dass wir vor einigen Jahren gerade in Deutschland einen kleinen Boom hatten und ich glaube auch in Deutschland laufen die immer noch einigermaßen gut. International kann ich mir das nicht vorstellen. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, es gibt sehr viel Aufregung um dieses Spiel, obwohl ich der Meinung bin, richtig mega erfolgreich wird es trotzdem dennoch nicht. Es ist halt immer noch ein Point-and-Click-Adventure und die wenigsten werden wahrscheinlich das Original gespielt haben. Ich glaube, da geht es auch gar nicht darum, dass es dann mega erfolgreich wird, aber ja, klar. Ich glaube, das wird sich schon rechnen für beide Seiten. Auf jeden Fall, definitiv. Und wie gesagt, das ist auf jeden Fall immer noch, das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig gutes Spiel, definitiv. Also, so ist es. So Point-and-Click-Adventure unterwegs auf der Vita? Ja, ich meine, dafür wieder zum Beispiel so Handheld-Gaming könnte es ganz gut funktionieren. Ich meine, da ist natürlich das große Problem mit Rätselketten und sowas. Da muss natürlich auch schon so ein bisschen dabei bleiben. Und es fällt nicht ganz so einfach, wieder zurückzukommen. Aber so grundlegend, glaube ich, könnte das schon definitiv funktionieren. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ja, dann als nächstes kam, vielleicht kurz so als Einführung, für die es nicht wissen, aber Sony hat vor ein paar, ich glaube Anfang des Jahres, so eine neue Abteilung mehr oder weniger eingeführt, die eben rein dafür da ist, um eben Third-Party-Leuten dabei zu helfen, Spiele für die PlayStation entweder zu porten oder eben zu lokalisieren und alles mögliche. Also wirklich so Third-Party-Support, könnte man eigentlich sagen. Und der Typ, der da, dem davor steht, der Gio Corsi, der hat dann eben auf Twitter so eine Kampagne gestartet, die nennt man sich mit dem Hashtag Building the List und hat eben Leute dazu aufgerufen, Titel zu nennen, die sie entweder auf PlayStation-Plattformen sehen wollen oder im Westen lokalisiert sehen wollen, die es schon auf PlayStation-Plattformen gibt. Ja. Und das lief dann jetzt so ein halbes Jahr, man hat aber nicht mehr so viel davon gehört, bis dann vor der PlayStation 4 haben sie gesagt, sie werden Neuigkeiten auch zu dieser Building the List eben liefern. Und das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, also ich würde sagen, Mission erstmal vorerst schon mal erfüllt. Nämlich das erste, was sie angekündigt haben, ist, Yakuza 5 kommt in den Westen. Ja. Was ein Riesending ist. Was viele nicht mehr für Möglichkeiten haben, weil ich meine, dieser Witz von wegen, als Yakuza Zero angekündigt wurde, Chance für Lokalisierung, Zero. Yakuza war für mich einfach tot im Westen. Es war für mich einfach, naja, keine Ahnung, Sega wird das nie mehr im Westen bringen, nicht von sich aus. Auf gar keinen Fall. Und ich meine, damit habe ich zumindest recht, weil ich glaube, Sony hilft denen auf jeden Fall bei der Lokalisierung. Es kommt nächstes Jahr für die PS3, Yakuza lebt also noch. Mhm. Und ich würde einfach erstmal sagen, das kam völlig unerwartet. Ja. Weiß ich, hätte ich nie damit gerechnet, dass das passiert. Aber ich glaube, für alle Yakuza-Fans unter uns, ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Ich freue mich auch ein bisschen, weil ich hatte ja von vielen Leuten gehört, ich sollte Yakuza mal spielen, weil sie glauben, dass es mir gefallen könnte. Und ich habe halt gesagt, keine Ahnung, ob ich eine Serie spielen will, wo ich jetzt schon weiß, ich werde wahrscheinlich das Ende nie erfahren, weil ich nie so gut Japanisch sprechen werden können oder verstehen werden können, um das zu spielen. Weil Yakuza natürlich in dem Sinne auch nochmal so viel Slang benutzt, dass es für jemanden, der normal Japanisch lernt, nochmal viel schwieriger ist, das auf Japanisch zu spielen. Und dementsprechend bin ich so, naja, vielleicht soll ich jetzt mal doch anfangen und dann vielleicht bin ich dann so weit, dass ich Yakuza 5 ausspielen kann und vielleicht kaum es dann so viele Leute, dass ich gesagt, na gut, vielleicht hat das ja doch noch eine Chance im Westen. Ja, vielleicht. Es ist tatsächlich, ich hätte das gar nicht so gedacht, aber es ist tatsächlich ein Riesending, ne? Also es ist schon irgendwie ziemlich spektakulär tatsächlich, dass es jetzt doch noch irgendwie passiert. Ich find's vor allem einfach auch cool, weil man halt sieht, dass sie tatsächlich dieses Building the List ernst nehmen. Ich meine, klar, ich hätte nicht erwartet, dass sie das irgendwie einfach, ne, dass du irgendwie du eine Suggestion einschickst und sie jagen sie direkt durch einen Papierwolf, aber ist ja immer so die eine Sache, was eben die Fans sich wünschen und die andere Sache, was der Publisher oder eben der Spielhersteller wirklich umsetzen kann und will. Cool, dass es auf jeden Fall funktioniert, da definitiv in der Hinsicht. Und ich glaube, tatsächlich sind relativ viele, die da sehr gespannt drauf sind. Andererseits, es lebt halt auch schon von seinem Narrativ und wenn man dann eben erst den fünften Teil hat, ist, glaube ich, vielleicht auch echt ein bisschen schwierig. Aber ich würde dir immer zustimmen. Ich glaube, Yakuza ist so ein Titel mit Slang und allem drum und dran schwer auf Japanisch zu spielen, selbst wenn man einigermaßen gut Japanisch kann. Ich glaube schon, dass es ziemlich anstrengend ist. Bin mal gespannt drauf, wie das jetzt letztendlich wird. Ich meine, es ist halt ein etwas wackies GTA mit Yakuza-Hintergrund. Ich glaube, die meisten wissen es ja. Ich meine, Yakuza 3 und 4 gab es ja eben auch. Also 1 bis 4 erschien ja im Westen. Und ich glaube, also die Fans wissen auf jeden Fall, worauf sie sich einlassen. Ich meine, ich konnte da noch nicht so viel am Anfang. Ich dachte, das wäre so ein, ja, keine Ahnung, ein bisschen so eine japanische Form, das ist von GTA. Mir wurde aber neulich auch erzählt, dass das ganze Rumlaufen, soziale Interaktion eher an Persona erinnert, was mich halt wiederum sehr interessiert, weil genau das, auch der Aspekt von Persona so einer ist, der mir besonders am Herzen liegt, könnte man sagen. Also ich bin jetzt auch mehr oder weniger so am Überlegen, auf jeden Fall mir 1 und 2 jetzt auch für die PS2 anzuschaffen und auch einfach mal loszulegen, damit die Spiele sind auch nicht so lange. Aber ich weiß ja, mit Backlog und so, naja, mal schauen. Ja, richtig, mal schauen. Mal sehen, wie gut das wirklich letztendlich funktioniert. Dann fast der größte Knaller. Ja, also, es ist halt so Knaller, ich meine, es ist immer so schwierig, so als Knaller zu bezeichnen. Ich meine, es ist wahrscheinlich... Ich glaube, so, wenn man sich jetzt so die Internetreaktion anguckt, das ist schon auch nochmal, ich meine, auch Yakuza hat natürlich eine gewisse Nische, aber dafür, dass halt nicht so wahnsinnig viel passiert, das ist, ich meine, ich würde auf jeden Fall behaupten, neben Street Fighter 5 ist das auf jeden Fall die größte Nachricht zu bekommen. Auf jeden Fall, vor allem natürlich in dem Sinne, Knaller sind natürlich vor allem dann, werden dann als Knaller bezeichnet, wenn keine Erwartung da war. Also, keine Ahnung, wenn jemand Fallout 4 gezeigt hätte, würde, wären auch alle begeistert gewesen. Das wäre nicht so, oh Gott, es kommt tatsächlich, sondern endlich zeigen sie es. Ja. Und bei Yakuza 5 war das schon so, okay, die Hoffnung ist eigentlich schon bei minus 10%. Und beim folgenden Titel habe ich auch so ein bisschen das Gefühl. Also, ich glaube, viele Leute können mit den Titeln gar nichts anfangen, aber ohne es jetzt noch lange drum und breit rumzureden, es geht um Soul Calibur 1, weniger um 1, sondern eher um Soul Calibur 2. Für die Leute, die nichts damit anfangen können, Soul Calibur ist eine JRPG-Serie von Konami, die damals auf PS1 und PS2 erschien. Es gibt 5 Teile davon. Und es hat so eine riesige Story, ist sehr inspiriert von einem, ich habe den Titel jetzt vergessen, von einem der großen 4 chinesischen Eposse, wo es eben darum geht, 108 Sterne, also jedem dieser Spiele gibt es 108 Charaktere, die man eben in seine Party reinnehmen kann. Nicht jeder von denen ist auch im Kampf fähig, aber du baust eigentlich eher ein wenig eine Party, sondern wirklich eine Armee auf. Und du kannst theoretisch alle 108 Leute aufsammeln. Es hat eine sehr stark chinesisch geprägte Mythologie, hat eine sehr coole Story und ist von sehr vielen Fans, wird sehr geliebt. Und was Soul Calibur 2 so besonders ist, viele sagen, Soul Calibur 2 ist der beste Teil aus der ganzen Serie, ist damals für die PlayStation 1 erschienen. Aber das Problem ist, Soul Calibur 2 ist einer sehr limitierten Stückzahl damals nur in Amerika und in Europa erschienen. Und zwar so limitiert, dass es heutzutage, wenn man auf eBay ein Spiel davon kaufen wollte, man mindestens $100 mit einberechnen musste. Aller mindestens $100. Und alle gesagt haben, Konami, das kann nicht sein, ihr kriegt nichts von diesen $100 ab. Bringt das doch einfach im PSN. Es gibt Soul Calibur 1, gab es schon im PSN, aber Soul Calibur 2 nicht. Und alle gesagt, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und die Leute haben jahrelang, die haben Petitionen geschrieben, es kam aber nichts. Und dann eben kam jetzt eben dieses Building List und ich glaube, niemand hat damit erwartet, dass jetzt auf so einem Event eben sie ankündigen, okay, Soul Calibur 2 kommt nächste Woche, also jetzt, wo wir es aufnehmen, das ist auf jeden Fall in Amerika schon draußen, in Europa kommt es im Januar. Man kann sich jetzt für, ich glaube, $10 im PSN runterladen, man spart also $90 automatisch und kann das beste Soul Calibur von allen spielen. Und das war schon ein großes Ding für alle, die Fans von JRPGs und von Soul Calibur sind. Ja. Ich habe jetzt wieder schon viel zu lange darüber geredet, glaube ich. Aber ich habe das ja mitbekommen und dachte so, nee, wirklich? What the fuck? Ich meine, ich habe halt wirklich null damit zu tun, ne? Also ich habe keine Ahnung. Ich kenne das Spiel nicht. Ich habe weder eins noch zwei. Ich habe das Gefühl, ich habe dann irgendwann mal den Namen gehört, aber das war's auch. Aber ich habe verstanden, dass es ein ziemlich großes Ding ist. Ich meine, wie gesagt, an sich muss man natürlich auch dazu sagen, es ist fast traurig, dass es so ein großes Ding Richtig. ist. Ein Spiel digital rauszubringen ist minimale Arbeit für maximalen Payoff in diesem Fall. Es ist sehr beliebt. Hat eine geringe Auflage. Es ist, keine Ahnung, $100 auf eBay wert. Du kannst damit, du hast das Gefühl, man kann da fast Geld mitdrucken, wenn man es einfach nur digitalisiert. Ich meine, traurig, dass es jetzt erst passiert ist, aber immerhin, es ist passiert und ist doch gut für alle. Alle haben jahrelang darauf gewartet, jetzt ist es endlich soweit. Keine Ahnung. Kann man, glaube ich, nur zufrieden mit sein. Und sie haben auch relativ viele, also die werde ich jetzt nicht alle nennen, relativ, sie haben die Vita auf jeden Fall genamedroppt, wo ich auch als Vita-Besitzer recht zufrieden war. Resident Evil Revelations 2 kommt für die Vita. Wurde anscheinend auch oft requested. Nehme ich auch gerne. Weiß nicht, ob ich Resident Evil Revelations eher auf der Vita spielen würde oder auf der Home-Konsole, aber mehr Vita-Spiele immer gut. Ja. Und dann, ich meine, sie haben noch ein paar Sachen gezeigt, The Order haben sie einen neuen Trailer gezeigt, ich weiß nicht, ob wir jetzt darüber extra reden müssen. Ich glaube Sie nicht. haben Ich meine, neues Gameplay zu Until Dawn gezeigt. Ich habe ehrlich gesagt von Reaktionen gehört, dass die Leute recht zufrieden damit waren. Ich meine, mich hat's ehrlich gesagt nicht so gepackt, aber viele Leute fanden das ist halt ein bisschen wie Heavy Rain vom Spieldesign her, aber viele fanden die Atmosphäre ganz cool, mochten auch die ganzen Entscheidungen, die man da zu treffen hat. Also Leute waren anscheinend in dem Sinne positiv überrascht, wo ich auch eher das Gefühl hatte, es liegt daran, dass Leute einfach wenig erwartet haben von dem Spiel. Das kann schon sein, ja. Aber ich habe jetzt persönlich nicht so eine starke Meinung davon. Und dann weiß nicht, Ich meine, wir müssen halt noch über den Elefanten im Raum reden, so ja. ein bisschen. Ich habe mir gerade überlegt. Ja. Ich glaube, es wird tatsächlich sogar fast so ein bisschen die längste Diskussion diesbezüglich, weil wir da schon unterschiedliche Meinungen zu haben. Beziehungsweise ich habe eine andere Meinung als die Hälfte des Internets ungefähr, habe ich das Gefühl. Ja. Ja, es gab natürlich auch mal wieder, Square Enix war da und irgendwie musste natürlich auch ein Aufreger über Square Enix und ihr Handling von derartigen Events und Marketing allgemein irgendwie, ja, Ja. geben. Und natürlich war es auch diesmal wieder der Fall. Es ging um das Final Fantasy VII Remake vom PC. Also die PC-Version von Final Fantasy Port, VII also wird ja. kommen für, genau, der Der Port wird Port für den kommen PC für. kommt wird auch für die PS4 geportet. Korrekt. Und das ist letztendlich auch schon alles, aber das große Problem war hauptsächlich, dass der Typ von Square Enix auf die Bühne kam, sich hingestellt hat und genau gesagt hat, genau vor 17 Jahren. Und dann siehst du das Final Fantasy 7 Logo hinten. Und die Menge rastet aus. Alle durchgedreht und haben schon angefangen zu schreien. Und dann hat er noch gesagt, ich weiß gar nicht, was er danach gesagt hat, noch einen Satz danach gesagt und dann kam gleich der Trailer. Und ich, für mich zumindest, war relativ schnell klar, okay, es ist einfach nur ein wirklicher Port von Final Fantasy VII. Aber natürlich haben in dem Moment alle gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es gibt tatsächlich ein HD-Remake von Final Fantasy VII. Für die Next Gen. Was richtig. Tatsächlich einfach das Internet zum Explodieren gebracht hat. Es hat das wirklich zum Explodieren gebracht. Ich hab den NeoGAF-Thread im Nachhinein nochmal durchgelesen. An der Stelle, es waren 5 Seiten nur, oh mein Gott, what the fuck, holy shit. 5 Seiten lang, bis der erste meint, wait, is this just a port? Und dann alle, what the fuck, fuck you, Square Enix, bleib. Und dann waren 20 Seiten nur, war dann nur Beleidigung von Square Enix. Ungefähr so, also das war wirklich so, ich habe es nochmal durchgelesen, also okay, alle haben alles, also das erwartet, was alle haben, dieses Remake erwartet und es kam irgendwie nichts. Und man sieht sogar, das habe ich nochmal gesehen, die Kamera schwenkt nämlich, als er sagt, vor 17 Jahren schwenkt der Kurs in Menge und du siehst halt Leute, die aufstehen, anfangen zu jubeln. Und nachdem dann die ersten Sekunden und Minuten oder keine 20 Sekunden vom Trailer gezeigt wurden, schwenkt die Kamera nochmal rein und du siehst, wie Leute alle völlig konsterniert da sitzen. Also, ich glaube, ja, es war auf jeden Fall so, dass definitiv diese Euphorie verflogen war, die man am Anfang gemerkt hat. Und so viel kann man sagen. Ja, und natürlich, es gibt, also ich weiß nicht, soll ich es mal weiter zu erzählen, viele haben sich dann super aufgeregt, dass der Trailer, der jetzt auf dem offiziellen PlayStation-Kanal ist, der wurde, glaube ich, mittlerweile über 1 Million mal angeguckt und es gab 2000 Likes auf 18.000 Dislikes. Mhm. Und Kotaku hat schon Artikel dann gefahren, von wegen, war das der ultimative Troll? IGN hat auf Twitter ein Bild getweetet, so, das Gefühl, wenn man denkt, es kommt ein Remake von einem geilen Spiel raus und am Ende ist es doch nichts. So ein trauriger Blick. Und auf NeoGAF gab es dann gleich ein Thread, war das der größte Troll ever bei so einer Live-Konferenz, der 50 Seiten, also 2000 Postings hatte. Und ja. Die meisten der Meinung sind, okay, Square Enix hat da wieder richtig viel Scheiße gebaut. Mit dieser Ankündigung und Motto. Vielleicht um kurz meine Meinung zu sagen, ich würde halt auch sagen, was hat sich Square Enix dabei gedacht? Hatte irgendeiner von ihnen das Gefühl, dass das eine gute Idee war aus so einem Event, wo man eigentlich eher dann größere Sachen erwartet als kleinere? Und wenn man ehrlich ist, der Port des PC-Ports ist halt nichts Besonderes. Es ist nicht so, dass Final Fantasy VII irgendwie seit Jahren Versenkung verschwunden wurde und wir damit zum ersten Mal wieder in Genuss von Final Fantasy VII kommen. Du kannst Final Fantasy VII auf allen PlayStation-Konsolen spielen, die es momentan auf dem Markt gibt, außer dem Vierer. Halt in der Original PS1, aber die PC-Version ist auch nicht so viel besser. Sie hat halt leicht verbesserte Grafik, glaube ich, ein paar Verbesserungen in der Übersetzung. Aber es ist nicht so, dass es wirklich man kann es nicht mal als HD-Remake richtig durchgehen lassen. Und da würde ich halt sagen, man weiß doch ganz genau, man hat ja gesehen, wie das Internet reagiert hat. Jeder, der das Bild plus der Satz hat gereicht, um alle denken zu lassen, das wird das Remake sein. Vor allem, weil Square Enix natürlich auch in den letzten Jahren nichts unversucht hat, um diesen Titel immer wieder zu teasern. Also nicht so, dass sie da unschuldig sind dabei. Und dass dann das am Ende dann nicht so rauskommt, würde ich halt sagen, naja, man hätte erwarten können, dass die Reaktion schlecht ausfallen wird. Leute werden halt einfach nicht gerne erstmal von in den siebten Himmel geschossen und dann wieder runter und dann wieder runtergestürzt. Und ich würde halt sagen, man hätte es viel besser handeln können im Sinne von, natürlich, ihr könnt es ja machen von mir aus, den Port auf die PS4 auch wieder rüber zu porten, aber da hätte ehrlich gesagt meiner Meinung nach bei der Tragweite dieser Ankündigung auch ein Blog-Eintrag gereicht und niemand hätte gesagt, das ist zu wenig. Weil niemand das Gefühl hat, das ist jetzt so spektakulär, dass das jetzt auf so einer Live-Pressekonferenz irgendwie erwähnt werden muss extra und der Typ von Sven ist auch extra dabei stehen muss. Also zumindest ja. So habe ich das gesehen und so sieht das, glaube ich, auch die Mehrheit des Internets. Ich meine, grundlegend, die Sache ist ja die. Grundlegend ist es komplett korrekt, dass man sich darüber ein Stück weit ärgern kann. Und ich verstehe auch die erste Assoziation. Dieses vor 17 Jahren und sofort schaltet und es ist ein großes Event und HD-Remake, das kann ich alles nachvollziehen. Ich habe ja einfach nur gesagt, im Vergleich zu den Sachen, die Square Enix in der Vergangenheit schon abgeliefert hat und auch allgemein, wenn man es überhaupt quasi mit normalen Ankündigungen vergleicht, finde ich zumindest, zum einen habe ich das Gefühl, viel, viel besser hätte man die Situation eh nicht handeln können. Klar, man kann einfach das weglassen, dass überhaupt jemand von Square Enix kommt und nur den Trailer zeigen, sodass man nicht diese Erwartungshaltung hat von jemandem, der da steht und darüber redet. Und natürlich dadurch auch einen ganz anderen Rahmen gibt. Und Also das hätte man quasi vielleicht noch ein bisschen verbessern können, aber so grundlegend habe ich das Gefühl, er hat nur schnell zwei Sätze gesagt. Es gab insgesamt vielleicht 10 Sekunden, bis der Trailer anfing. Im Trailer war mir persönlich, auch wenn andere Leute gesagt haben, naja, man kann auch damit rechnen, und das hast du ja auch, glaube ich, gesagt, ja, man kann auch trotzdem noch bis zum Ende des Trailers damit rechnen, dass plötzlich eben so ein Übergang von der alten Original-PlayStation-Grafik auf HD-Remake-Grafik kommt, so als quasi große Explosion am Ende. Ich persönlich hatte das Gefühl, er sagt zwei Sätze, es gibt einen kurzen Moment, so könnte es sein, man sieht den Trailer, man ist wieder enttäuscht. Das ist so wie was anderes als, keine Ahnung, bei vielen anderen Square Enix-Sachen, wo man das Gefühl hat, die reiten 5 Minuten drauf rum und es werden alle immer gespannter und dann kommt raus, dass es doch was ganz anderes ist, sondern hier, ich will das Gefühl, er sagt nur schnell einen Satz, damit sie möglichst schnell einen Trailer zeigen können, und im Trailer war mir persönlich relativ schnell klar, dass es das nicht ist, und ich finde, die Fallhöhe, hatte ich das Gefühl, war wesentlich geringer. Ich habe das Gefühl, die Aufregung war ein bisschen übertrieben für das, was es war. Ich habe das Gefühl, egal was passiert, die Leute werden das immer im ersten Moment denken, aber immerhin haben sie versucht, möglichst schnell aufzuklären, dass es nicht der Fall ist. Und ja, ich kann natürlich trotzdem, wie gesagt, verstehen, dass man irgendwie, wenn man das erwartet und sieht, was dann letztendlich kommt, ist es natürlich trotzdem große Enttäuschung. Ich meine, es ist ja nun wirklich quasi gar nichts, wie du schon gesagt hast. Man kann Final Fantasy mittlerweile auf Final Fantasy 7 auf quasi allen Plattformen des Universums spielen. Die blöde PC-Version ist nicht viel besser als die anderen Versionen, sodass es auch nicht mal so ist, dass man wenigstens die beste Version des Original-Klassikers kriegt oder so. Ich kann also schon verstehen, warum Leute darüber grundlegend enttäuscht sind. Ich habe nur das Gefühl, eigentlich war es schon... Ich finde, wie gesagt, ich fand, es war nicht so spektakulär wie manch anderer Fuck-up, und ich finde, es war eigentlich einigermaßen okay. Ich habe mich da persönlich nicht so groß drüber aufgeregt als neutraler Beobachter, wie viele Leute es getan haben. Das muss ich ganz klar sagen. Aber ich kann natürlich grundlegend verstehen, warum sich Leute überhaupt geärgert haben. Ich glaube, es ist halt so ein bisschen... Ich habe halt das Gefühl... Man kann wirklich in dem sagen, ich würde in dem sagen, den Port des PC-Ports für die PS4 anzukündigen, ist eh schon eine sehr unangenehme Sache. Also es ist, glaube ich, aus PR-Standpunkt schwierig, das richtig zu machen, aber ich würde einfach sagen, was viele einfach gesagt haben, auf so einem Leute haben schon Enttäuschung erlebt in vielerlei Hinsicht, aber auf so einem Event, also so ein Live-Event ist immer noch irgendwie etwas Größeres. Also so ein Port auf einem Blog, wir hätten, also weil wir hatten 2 Jahre davor, vor dieser Folge schon darüber gesprochen, weil du gemeint hattest, das wäre vielleicht nicht ganz angemessen gewesen. Aber ich habe halt immer noch das Gefühl, ein Blog-Eintrag wäre für diesen Umstand völlig ausreichend gewesen, weil Square Enix wissen muss, wie die Fanbase, und ich glaube, bei Final Fantasy 7 ist nicht mal unbedingt die Final Fantasy Fanbase selbst. Weil Final Fantasy 7 steht halt für überhaupt die sag ich jetzt mal, die Beliebtheit von JRPGs basiert auf dem Erfolg von Final Fantasy 7 auf der PlayStation 1. Viele Leute, die an sich vielleicht später nicht mehr mit Final Fantasy angefangen haben, Final Fantasy 7 war so eines der großen beworbenen und großen Titel der PlayStation 1-Ära, der einfach für viele Leute einfach ein Begriff ist in dem Moment. Also viele Leute kennen von, wenn sie ein Final Fantasy kennen, Final Fantasy 7. Und das ist dadurch, dass ich das Gefühl habe, das war einfach in der ganzen Gaming-Community hinaus, war das einfach so ein, oh mein Gott, wird das geremaked. Also ich glaube, die meisten Leute hatten einfach diese Assoziation, sonst wäre die Geschichte jetzt nicht so riesig groß geworden. Und Square Enix muss dann genau wissen, was dann kommt, wenn Leute die Assoziation kriegen und dann eben nicht das kriegen, was sie erhofft haben. Und ich weiß, also das nutzt halt niemandem gerade. Die Fans sind enttäuscht. Square Enix hat wieder einen riesigen Image-Schaden, habe ich so im Gefühl. Und irgendwie kommen alle nur unglücklich raus. Und auch Sony, natürlich Sony hat da jetzt irgendwie noch am wenigsten Schaden erlitten irgendwie, aber auch wirklich ein Gewinn für die PS4 sehen das jetzt viele wahrscheinlich auch nicht, weil naja, die PlayStation-Leute sind halt, haben wahrscheinlich Final Fantasy 7 schon auf irgendeiner der 3 Konsolen gespielt und die PC-Spieler haben es auf dem PC gespielt. Weiß nicht. Ja. Ja, das... Man kann es schon schlimmer machen, ja. Das stimmt schon. Also lieber als diese Nicht-Ankündigung von Please Be Excited damals auf dem PlayStation 4 Reveal, aber es reiht sich einfach ein in so ein paar Mishaps in PR, wo man auch ein bisschen das Gefühl hat, sie sind vielleicht ein bisschen disjointed von der Community, vielleicht haben nicht wirklich so eine Ahnung oder vielleicht ein bisschen naiv da reingegangen, was das auslösen könnte, aber ich meine, allein die Tatsache, dass wir über einen Port eines Ports reden und das mit die größte Aufregung bei diesem riesigen Event war, wo ja viele andere Sachen passiert sind, spricht irgendwie schon dafür, dass das irgendwie nicht so eine gute Idee war. Ja, nein, das stimmt auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich kann es auch grundlegend nachvollziehen. Ich habe das Gefühl, die Aufregung war ein bisschen überproportioniert für das, was letztendlich wirklich passiert ist. Ich habe es mir viel spektakulärer vorgestellt, was natürlich vielleicht auch mal ein bisschen was verändert. Ich meine, meine Perspektive darauf war, ich hatte es nicht gleich gesehen, weil ich keine Zeit hatte, quasi die Original-Kino zu sehen. Habe dann aber schon mitgekriegt, dass Square Enix anscheinend wieder einen riesen Patzer sich geleistet hat. Und bin halt mit der Einstellung reingegangen, es ist was Ähnliches passiert, wie in der Vergangenheit passiert ist, zum Beispiel mit Please Be Excited. Dann sehe ich das eigentliche Segment, in dem das passiert und denke so, So spektakulär war das jetzt ehrlich gesagt in meinen Augen nicht. Ich fand es relativ harmlos. Ich find's sogar eigentlich ganz okay so. Ich habe das Gefühl, viel besser hätte man es gar nicht machen können. Das Problem war, glaube ich, ich habe es ja auch leider nicht live gucken können, weil ich unterwegs war. Aber als ich den Twitter-Feed gesehen habe, hatte ich schon das Gefühl, die Überschrift ist schon so getitelt, dass ich schon weiß, okay, das ist bestimmt nicht kein Remake, sondern es ist einfach das Original. Aber ich kann mit Sicherheit sagen, wenn ich es live gesehen hätte, ich hätte diese Achterbahnfahrt auf jeden Fall mitgemacht. Final Fantasy VII ist sicher mein Lieblings-Final Fantasy. Aber trotzdem ist es so ein Spiel, wo ich denke, naja, das Remake ist so ein Elephant in the Room, seitdem sie die PS3 damals revealed haben und sie die Tech-Demo gezeigt haben. Und irgendwie habe ich schon irgendwie das Gefühl, so, ich weiß schon, irgendwie kommt es wahrscheinlich schon, aber kommt es jetzt wirklich? Und wenn ja, wie sieht es dann aus? Und man ist schon so ein bisschen gespannt, einfach als Final Fantasy-Fan. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich hätte diesen Motion Roller Code mitgemacht, hätte einfach irgendwie, hätte auch gesagt, seriously? Also wirklich, ich weiß, auf Kotaku gab es sogar schon so ein Bildwettbewerb von wegen Photoshop dieses Reveal nochmal in euren eigenen Worten. Waren einfach Leute, wo Hashimoto einfach da stand und dann war das Final Fantasy VII Logo daneben ein großes Fuck you. Oder es gab ja dann den Moment, als Hashimoto sich nach hinten beugt und so herrlich lacht und das ist jetzt so dieses neue Reaction-Image von, das ersetzt jetzt Please Be Excited von wegen Square Enix lacht über seine eigenen Fans. Ja. Und einer hat einfach den Kopf von Gabe Newell drauf geshoppt und hinten Half-Life 3. Ja. Ja, ich, keine Ahnung, ich kann es schon verstehen, ich kann es nachvollziehen, ich fand es einfach nur, ich hatte das Gefühl, es hätte schlimmer sein können und ich hatte auch irgendwie den Eindruck, es wäre schlimmer gewesen. Allein die Tatsache, dass ich dir sogar zustimmen muss, es hätte schlimmer sein können, sagt alles darüber aus, was ich teilweise von Square und PR in letzter Zeit halte. Ja gut, ist natürlich auch wieder richtig, das stimmt schon. Das sagt man ja nicht ohne Grund. Das ist schon wahr. Gibt's noch irgendwas, was wir zur Keynote sagen wollen? Willst du was zu No Man's Sky sagen? Weiß nicht. No Man's Sky, damit haben sie quasi den Abschluss gemacht. Man hat auch das Gefühl, dass No Man's Sky im Gegensatz zu den meisten anderen Indie-Spielen tatsächlich einfach etwas ist, in das Sony gerade ein bisschen Hoffnung auch setzt. Ich weiß auch gar nicht, wie viel sie da vielleicht auch ein bisschen involviert sind. Ich glaube, na gut, das heißt, Sony Hoffnung setzt. Ich meine, No Man's Sky ist mit Abstand das ambitionierteste Indie-Projekt derzeit. Ich glaube, es ist mittlerweile so ambitioniert, dass manche Leute gar nicht wissen, dass es sich um ein Indie-Projekt handelt. Es war ja letztens auch auf der Titelseite vom Game Informer und so, also... Es ist für ein Indie-Spiel extrem viel Bass, bevor das Spiel rausgekommen ist. Ja, also man hat das Gefühl, es ist so, es wäre so, als wenn man von Anfang an gewusst hätte, was aus Minecraft wird. Dann wäre da so ein ähnlicher Bass drum geworden. Nur bei dem Spiel ist halt so, wir wissen noch nicht, ob es wirklich das Ganze auch rechtfertigt oder nicht. Es gab einfach nur wieder einen umfangreicheren Trailer. Man hat ein bisschen Raumschlacht-Szenarien gesehen, die ich ganz cool fand, weil dazu hatten wir bislang noch nicht so wahnsinnig viel gesehen. Ansonsten war es letztendlich ähnlich wie der erste Trailer oder die ganzen Trailer, die wir bisher gesehen haben. Es war ein bisschen Exploration auf einem Planeten, ins Raumschiff einsteigen, zu einem anderen Planeten fliegen, da wieder aussteigen und so. Es war einfach nur mehr von dem. Es war ein bisschen mehr Abwechslung. Man hat verschiedene Welten gesehen. Eine sehr wüstige Welt, die jetzt quasi ein bisschen aus wie die Sahara. Eine eher so klassisch Mond-Science-Fiction oder Mars-mäßige Welt mit so merkwürdigem Licht und so karger Mondlandschaft quasi und so wieder eine mit sehr viel ausschweifender Vegetation und sowas. Also sie haben einfach ein bisschen mehr Abwechslung gezeigt. Grundlegend hatte ich das Gefühl, es war einfach genau dasselbe wie vorher so ein bisschen. Ich fand auch den Trailer ein bisschen zu lang vielleicht. Was immer cool ist, ist halt, wenn der Sean Murray, glaube ich heißt er, der Chef von Hello Games da ist, von dem Entwicklerstudio. Man hat bei dem tatsächlich das Gefühl, der ist halt kein Showman. Der wirkt sehr, sehr ehrlich, der wirkt sehr, sehr, finde ich, dadurch auch sympathisch. Weiß auf jeden Fall zu vermitteln, was er irgendwie mit dem Spiel machen möchte. Man merkt auch, dass er schon auf jeden Fall definitiv Ahnung hat von dem, was er erzählt. Keine Ahnung, also ich finde, der Typ funktioniert einfach immer gut in der Hinsicht, weil er halt wirklich einfach wie ein Typ wirkt, der einfach nur das Spiel machen möchte, was ihm am meisten am Herzen liegt. Also der wirkt wirklich einfach sehr emotional investiert. Man hat das Gefühl, er ist da sehr hinterher. Das ist ein Spiel, das er selbst gern sehen möchte, wie das ja bei den meisten in den Entwicklungen der Fall ist. Deswegen finde ich, er funktioniert immer sehr gut auf so großen Events. Ich finde, er ist einfach sympathisch und cool. Und das Spiel ist halt, keine Ahnung, ist halt No Man's Sky. Ich meine, haben wir jetzt mittlerweile mehr als genug drüber geredet. Sieht auf jeden Fall awesome aus. Und auf dem Papier klingt sogar noch besser. Das heißt also, wenn das so funktioniert, wird das ganz, ganz fantastisch werden. Aber das müssen wir jetzt halt erstmal abwarten. Kommt auch nächstes Jahr dann. Und das war letztendlich dann die Keynote der PlayStation Experience. Und ich würde sagen, dann kommen wir vielleicht noch so ein bisschen zu einem Fazit, oder? Ja, willst du vielleicht anfangen? Ja, gern. Also grundlegend, ich habe mir noch ein paar Panels angeguckt, auf jeden Fall nochmal hier die Empfehlung. Guckt euch die Panels an, das ist echt cool zum Teil. Das Virtual Reality One Ding ist auf jeden Fall empfehlenswert. Das Storytelling ist auch sehr, sehr interessant, definitiv. Die anderen einfach mal reingucken, vielleicht auch ein bisschen durchskippen. Ich muss sagen, insgesamt zum einen die Keynote, die man ja als erstes mal so, glaube ich, repräsentativ so ein bisschen für die ganze Veranstaltung vielleicht erstmal nehmen kann. Hat sehr gut funktioniert, sie hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, bis auf minimales Meckern auf hohem Niveau, wie zum Beispiel ein etwas zu langer Uncharted-Trailer, fand ich, war sie insgesamt super gut gepaced. Es war ganz, ganz wenig wirklich tatsächlich Zeit, die man damit verbracht hat, Leuten dabei zuzuhören, wie sie über irgendwas reden. Die Sequenzen oder Segmente, wo einzelne Leute auf der Bühne standen und geredet haben, waren sehr kurz gehalten. Nie redet jemand länger als 2-3 Minuten und dann gibt es im Normalfall immer Trailer oder Spielmaterial zu sehen. Es war wirklich schnell, es ging immer schön schnell und gerade voran. Es gab super viel zu sehen, auch wenn es keine krass vielen Neuankündigungen gab. Wenn jetzt dieses Street Fighter-Ding tatsächlich nicht geleakt wäre, wäre das, glaube ich, sogar ziemlich spektakulär gewesen. So, finde ich zumindest, sind sie sehr positiv, zumindest bei mir, damit weggekommen, wie sie damit umgegangen sind. Ich fand diese leichte Selbstironie, diesen Humor damit, fand ich sehr, sehr cool. Und wie gesagt, auch der ganze Aufbau, wir waren ja beide nicht da, aber zumindest, was man jetzt eben von dem quasi mitgekriegt hat, was da noch auf dem Showfloor passiert ist. Man konnte anscheinend super viel spielen. Die Panels waren offen und waren sehr, sehr gut besucht. Klang nach einer sehr, sehr coolen Erfahrung auf jeden Fall. Und ich finde es durchaus spannend und interessant, wenn das tatsächlich jetzt in Zukunft tatsächlich jährlich stattfindet, vor allem auch in dieser Zeit im Dezember, wo an sich erstmal nicht so wahnsinnig viel drumherum ist, was so große Videogame-Events angibt. Ich meine, es gibt die Game Awards, die halt zur ähnlichen Zeit sind, aber das war's dann auch. Das heißt, das ist auch von der Zeit her ganz cool und hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, finde ich. Also die Kino zu sehen war cool, dann zu entdecken, dass eben diese ganzen Panels wirklich auch hochgeladen worden sind in einer guten Qualität, war auch sehr, sehr cool. Sieht spannend aus. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Jahr. Dieses Jahr definitiv würde ich sagen, richtig guter Erfolg. Also Sony ist da gut bei weggekommen. Hat einen tollen Eindruck gemacht, weil sie eben auch gerade sehr viele Third-Party-Entwickler mit einbezogen haben. Man hatte definitiv das Gefühl, dass sie sich bewusst darüber waren, dass es keine reine Marketingveranstaltung werden sollte. Damit, glaube ich, hätten sie viele Leute eher vergrault. Und ich muss sagen, man hat tatsächlich das Gefühl, dass sie jetzt so ein bisschen das versuchen, was eben zum Beispiel BlizzCon oder QuakeCon eben für Blizzard oder für eben id Software sind, ist einfach dieses Aufbauen einer richtigen Hardcore-Fanbase. Ich glaube, tatsächlich ist trotz des Namens PlayStation, Sony tut sich damit ein bisschen schwer, weil es eben so ein riesiges multinationales Unternehmen ist, das halt einfach alles Mögliche produziert. Dass es da eben nicht so Hardcore-Sony-Fans gibt. Es gibt, glaube ich, PlayStation-Fans auf jeden Fall, aber ich glaube, sie versuchen jetzt wirklich so eine eigene Hardcore-Fanbase aufzubauen, die eben auch was davon hat, dass sie Fans sind. Ich glaube, es geht einfach ein bisschen mehr Interaktion mit der Community. Das, was sie in Blizzard seit Jahren schon super gut mit der BlizzCon macht, ist eben dieses Interagieren mit der Fanbase von dem Hersteller, von der Firma. Dieses Gefühl von Gemeinschaft und Gemeinsamkeit, das man eben dabei aufbaut. Dieses Blizzard ist irgendwie, wenn wir auf der BlizzCon sind, man trifft die ganzen Leute von Blizzard, die hören einem zu. Das ist eine Veranstaltung nur für euch, für das Feiern der Fans und der Spiele. Sie haben auch gesagt, wir sind eine große Familie. Genau, richtig. Das sind also alle auch die ganzen Wörter, die sie benutzt haben, dass sie es eben jetzt jährlich machen wollen. Sie haben immer wieder gesagt, super vielen Dank an unsere Fans, dass so viele Leute gekommen sind, dass ihr hier seid und so. Ich glaube, das war schon sehr gut gehandelt, wenn sie eben in die Richtung gehen wollen, dass es eben, wie gesagt, so ein richtiges Community-Event wird. Ich glaube, es war ein guter Anfang dafür. Also ich bin gespannt, was in den nächsten Jahren passiert. Und nochmal Mini-Rückblicken quasi, tatsächlich E3-Pressekonferenz von Sony, schlechteste dieses Jahr. Gamescom war besser, TGS das Event war besser. Hier war besser. Quasi, das ist mein Abschluss dazu. Ja. Einfach gut gelungen, definitiv. Ich muss auch sagen, mir hat die Keynote vom Pacing auch sehr gut gefallen. Ich hatte wirklich eigentlich nie so wirklich das Gefühl, okay, da ist jetzt ein Teil, der wirklich so ein bisschen dragged oder so. Also die Leute, die auf der Bühne waren, waren auch eigentlich alle recht sympathisch, kamen auch recht sympathisch rüber, konnten gut reden. Es war eine passende Mischung aus AAA, aus Indies, aus japanischem Kram, mit ein paar kleineren Nischenüberraschungen, die mich sehr überrascht haben. Street Fighter 5, wie du gesagt, wenn es nicht geleakt wäre, wäre es ein Riesending gewesen. Die Konsolenexklusivität davon. Ich meine, klar, Final Fantasy 7, damit hätten wir auch die Kontroverse des Dings, das braucht wahrscheinlich auch so jede gute Pressekonferenz irgendwie so ein bisschen. Also ich war eigentlich dann in dem Sinne sehr zufrieden mit der Keynote. Ich fand auch, dass so wie ich, was ich jetzt vom Event wirklich mitbekommen habe, wie die Community darauf reagiert hat, scheint es rundum gelungen gewesen zu sein. Die Leute waren super zufrieden, die Panels waren super interessant. Dadurch, dass jetzt auch alles jetzt auf YouTube hochgeladen wurde, ist auch jedem, der nicht eben die Möglichkeit hat, einfach nach Las Vegas rüber zu fliegen, eben möglichst irgendwie das Gefühl zu haben, an diesem Event auch mit teilzuhaben. Und ich glaube auch, dass es ihnen gelingen kann, eben mit der Marke PlayStation eben so eine größere Community aufzubauen, und sie arbeiten ja auch mit der PlayStation 4, die ganze Kampagne baut irgendwie auch drauf, For the Players, PlayStation Nation, PlayStation Family, jetzt natürlich auch im Rahmen des 20. Jubiläums, wie sie auch das Ganze aufgezogen haben, ist wirklich sehr gut gelungen, und man sieht ja auch, dass die Fanbase in dem Sinne auch sage ich jetzt mal, wirklich in den letzten 20 Jahren auch eine große Bindung zu der Marke entwickelt hat. Sie haben ja diese 20th Anniversary PlayStation 4 Edition angekündigt, die eben im klassischen PlayStation-Grau gehalten ist und die auch nur in sehr limitierter Stückzahl erscheint und mittlerweile anscheinend auch schon für Tausende von Pfund oder Dollar auf eBay weggeht. Also dementsprechend, wenn sie das in den nächsten Jahren auch auf so einem Niveau halten und das auch kultivieren, ich glaube, die Marke PlayStation könnte noch größer werden, als sie es eh schon ist und noch die Leute könnten noch ein viel besseres Community-Feeling haben insgesamt. Also ich würde auch sagen, ist rundum gelungen, das ja. Event. Ich bin auch sehr gespannt, wie das nächste Jahr wird. Das würde natürlich auch bedeuten, man wird in einem sehr viel kürzeren Rhythmus dann auch immer wieder größere Sachen von Sony erwarten können, was ja auch etwas ist, was letztes Jahr so ein Trend ist, dass man die Spielerschaft eben auch dauerhaft oder auch immer wieder mit neuen Häppchen versorgt. Und ich glaube, das ist einfach gut für alle Fans von PlayStation, definitiv. Auf jeden Fall. Wie gesagt, und einfach auch cool, dass sie eben da keine reine Marketingveranstaltung draus gemacht haben für die PlayStation, sondern tatsächlich das einfach mehr im Community und eben, wie gesagt, auch viel um eben Third Parties oder sowas aufgebaut haben. Cool auf jeden Fall. Ich bin definitiv gespannt, was da die nächsten Jahre passiert. Ich meine, es ist halt die Frage, ob sie das Niveau so halten können. Ich glaube, es ist sehr positiv angekommen. Kann auch sein, dass es das nächste Jahr nicht ganz so spektakulär wird. Aber so grundlegend, glaube ich auch, könnte das schon sehr, sehr gut werden in Zukunft. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Grundlegend, glaube ich, war es ein sehr interessantes Wochenende. Wie gesagt, die Game Awards waren nicht ganz so spannend, wie ich sie mir vielleicht ein bisschen erhofft hatte. Dafür war die Sony-Pressekonferenz und eben auch die ganze Sony Experience ziemlich cool. Und wir sind gespannt, wie es nächstes Jahr dann läuft. Wir werden jetzt erstmal dann auch quasi in die Weihnachtspause wahrscheinlich gehen. Ne? Das heißt, die nächste Folge erwartet euch dann auch erst definitiv nach Weihnachten. Ja. Beziehungsweise vielleicht auch erst nach Silvester, je nachdem. Ah ja, definitiv nach Silvester auch. Ich glaube, zwischen Weihnachten und Neujahr werden wir es wahrscheinlich nicht hinkriegen, aufzunehmen. Also wahrscheinlich dann irgendwie Anfang Januar. Aber machen wir erstmal nochmal schnell die Tasties fertig. Beziehungsweise natürlich wie immer der Hinweis. Wir haben ja immer gerne auf jeden Fall Interaktionen mit unseren Hörern auf jeden Fall. Also schreibt uns gerne Nachrichten, E-Mails, alles Mögliche. Wir haben auf jeden Fall Bock mit euch über die Themen, die wir hier besprechen, noch definitiv zu diskutieren. Gerade PlayStation und Sony Experience oder eben Game Awards, falls ihr eine Meinung zu habt, dann meldet euch einfach. Haben wir definitiv Bock drauf, darüber zu lesen. Und dann würde ich sagen, gehen wir über zu unseren Tasties, die natürlich auch diese Woche wieder anstehen. Und vielleicht willst du einfach anfangen. Was willst du einfach ankommen? Ankommen mit deinem Tasty. Ich werde dieses Mal ein Rhythm Game Tastien. Vielleicht wird das für manche denken, das passt zu mir, andere würden mir sagen, das passt nicht zu mir, aber es handelt sich tatsächlich um Hatsune Miku Project Diva. Vielleicht sagen sie jetzt, was für ein Ding? Leute, die wirklich noch gar nichts von Hatsune Miku wissen, Hatsune Miku ist der bekannteste virtuelle Popstar der Welt, weil es wahrscheinlich auch nicht so viele andere gibt, außer ihr. ist in Japan für ein Riesending. Es handelt sich letztendlich dabei um ein Computerprogramm, mit dem man eben eine künstliche Stimme sozusagen benutzen kann, um Lieder aufzunehmen. Die Stimme wurde vorher von einer realen Person aufgenommen, aber sie klingt natürlich trotzdem eher roboterhaft, als dass sie wirklich normal klingt. Und die Musik ist auch arguably Geschmackssache. Ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Vocaloid-Musik, muss man sagen. Es gibt verschiedene Voice-Datenbanken, die sie mittlerweile haben. Und in Japan ist es ein Riesending, weil das vielen, angehenden Komponisten eben ermöglicht hat, Lieder zu komponieren, einfach online zu stellen. Sie haben eine recht, die Firma, die dafür verantwortlich ist, Krypton, die hat eine recht, libertäre Einstellung dazu, wie mit diesen Inhalten eben umgegangen werden kann. Die Leute können, solange sie Krypton, also die Firma eben im Copyright stehen haben, die Vocaloids benutzen, können Videos von ihr hochladen, mit ihrer Musik Videoclips hochladen und es ist mega erfolgreich geworden. Manche von den Leuten, die in der Pionierzeit damals richtig bekannt geworden sind, haben mittlerweile richtige Plattenverträge und auch Bands mit normalen Vocalists, also die haben mittlerweile so bekannt geworden, dass auch normale Vocalists sozusagen ihre Lieder singen und erfreut sich daher große Beliebtheit und Sega hat eben eine Kooperation damit, sie machen seit der PSP-Ära eben so Rhythm-Spiele und die gibt's jetzt auch für die Vita und die sind jetzt auch im Westen erschienen, erfreuen sich auch großer Beliebtheit. Der zweite Teil kam jetzt neulich raus, sogar physisch auf Vita und auf der PS3. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir den ersten Teil vor ein paar Monaten so ein bisschen random gekauft, weil ich einfach mal wieder Bock hatte auf Rhythmspiel. Ich habe das vielleicht noch nicht so oft erwähnt, aber ich mag Rhythmspiele an sich schon super gerne. Ich bin ja auch einer, der recht gern mit Musik was zu tun hat und ich mag einfach dieses Gefühl von gleichzeitig Geschicklichkeit und in Einklang mit Musik und so weiter, das mag ich einfach. Und da habe ich mir das einfach gekauft weil Leute, mein Cousin mir gesagt hat, spiel's einfach, selbst wenn Vocaloid nicht magst, könnte vielleicht trotzdem sein, dass ich das Gameplay überzeugt, und das tut es auf jeden Fall. Merlin kann bezeugen, dass ich irgendwie von einem Tag auf anderen plötzlich den ganzen Tag nur noch vor meiner Vita saß und Hatsune Miku gespielt habe. Kann ich tatsächlich bezeugen, ja. Ist so. Ich habe mir jetzt auch neulich den zweiten Teil gekauft, und natürlich, Disclaimer immer davor, guckt euch vielleicht vorher ein paar Videos davon an, wie die Musik ist, weil sie ist arguably wirklich Geschmackssache. Ich kann das einigermaßen tolerieren. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es so schlimm ist, dass ich nicht das Gameplay trotzdem genießen kann, aber ich weiß trotzdem natürlich, Rhythmspiel und Musik ist schon sehr wichtig. Aber allgemein, die Spiele sind super anspruchsvoll. Selbst für Leute, die jetzt, sag ich mal, vielleicht ein bisschen mehr mit Rhythm-Spielen schon zu tun haben, könnten ein bisschen Probleme kriegen, weil das Spiel eben so aussieht, dass du nicht wie bei einem Rockband oder einem Guitar-Hero zum Beispiel so eine Linie hast und du folgst einfach so eine gerade Linie und du guckst einfach immer nur auf das gleiche sich nicht verändernde Bild und drückst einfach auf die Tasten, die dann da kommen. Sondern die Tasten werden halt von überall, von oben, von rechts, von links, von unten kommen dann in den Bildschirm reingeflogen und passen sich dann sozusagen auch an das Musikvideo, was im Hintergrund läuft, an. Und das kann super verwirrend sein am Anfang. Es gibt so viele Tastenkombinationen, die man irgendwann beachten muss. Auf normal würde ich sagen, sind die Spiele recht okay. Für manche Ungeübte schon recht anspruchsvoll. Auf Extreme gibt es auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, Verrenkungen in den Fingern. Das heißt, ungefähr für jeden, ich höre jetzt gerade was dabei, und es macht einfach gameplay-technisch super viel richtig. Also die Prompts passen sehr gut, die PVs sind sehr gut dazu gemacht. Es gibt sogar einen recht umfangreichen Editor-Modus, wo man auch selbst Videos mit eben diesen ganzen Captions eben erstellen kann. Und jeder, der irgendwie, keine Ahnung, Interesse an Rhythm-Spielen hat und die Vocaloid-Musik entweder mag oder mit ihr leben kann, dem würde ich auf jeden Fall mal einen Blick empfehlen. Super gut gemachte Rhythm-Spiele, und ich hatte super viel Spaß mit. Also fast schon überraschend dabei, weil ich, wie gesagt, kein großer Vocaloid-Fan bin, aber die Spiele machen einfach unfassbar viel Spaß. Ich kann mir einfach nicht helfen. Ja, ich bin auch kein großer Vocaloid-Fan, aber ich bin gleichzeitig auch kein großer Rhythm-Spiel-Fan. Deswegen ist das jetzt für mich nicht ganz so interessant. Aber ich habe schon gemerkt, auf jeden Fall, wie du da ziemlich drüber gehangen hast. Und du spielst ja auch immer noch jeden Tag quasi. Und ich muss auch sagen, ich meine, immerhin sieht es auf jeden Fall super lustig aus. Auf jeden Fall, gerade vom Gameplay her. Weil es eben, also weißt du, dass es eben nicht von einer Seite kommt, sondern von allen Seiten. Es sieht schon sehr, sehr anspruchsvoll aus, auf jeden Fall. Ich muss sagen, Final Fantasy Terrorism fand ich bisschen cooler. Ich meine, darüber wirst du vielleicht jedenfalls irgendwann auch nochmal reden. Ja. Ein anderes Rhythm Game, was eben auf dem 3DS läuft, eben auch mit dem Stylus zum Teil. Vielleicht hat es mir deswegen auch ein bisschen besser gefallen, weil ich irgendwie damit besser klarkomme. Weil das eben auch so einen Versus-Modus hat, den ich sehr cool fand. Aber so grundlegend, ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, wenn man Rhythm Games mag, sollte man sich das wahrscheinlich mal angucken, weil so wahnsinnig viele gute gibt's nicht. Ich finde jetzt ehrlich gesagt die Musik, die im Hintergrund läuft, auch nicht so wahnsinnig schlimm. Ich habe das Gefühl, das kommt hauptsächlich auf den Beat an. Ich meine, ich habe eine Zeit lang mal ein bisschen Osu gespielt, was ihr dann ein oder andere vielleicht auch kennen wird. Da sind ja auch hauptsächlich halt so schnelle Elektro-Techno-Tracks drin, die ich so privat nie hören würde. Aber wenn der Rhythmus gut ist, funktioniert es ja gut in einem Rhythmusspiel. Fertig. Also ich meine, deswegen glaube ich auch... Da haben wir auch gemerkt, dass Merlin nicht so der beste Rhythmusspieler ist. Nee, voll nicht. Einfach, keine Ahnung, ich hab da irgendwie nicht so ein Draht zu. Bei mir muss sehr ich kann das aber nur in einem sehr spezifischen Rahmen. Also ich kann zum Beispiel meistens gerade der einfache Schwierigkeitsgrad, den finde ich super schwierig, ja, weil es zu langsam ist. So, ja. Ja, also das heißt, ich brauche irgendwie so einen mittleren Schwierigkeitsgrad, dann funktioniert es ganz gut, weil dann es wirklich ungefähr einfach im Rhythmus ist, und sobald dann jede Kleinigkeit quasi irgendwie anschlagen muss, dann bin ich ja wieder raus. Also ich bin da, glaube ich, sehr average auf jeden Fall, und ich habe da deswegen auch nicht so wahnsinnig viel Spaß dran, aber naja, keine Ahnung. Muss ja auch nicht sein. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, bei Rhythm-Game-Fans definitiv so wahnsinnig viel, gibt's da ja eh nicht. Also Theorien werde ich vielleicht auch nochmal was sagen irgendwann. Das fand ich zum Beispiel ziemlich cool. Weiß also ich könnte es jetzt eigentlich auch jetzt sagen, wenn... Ist mir egal, dann hast du halt zwei Tastys, mach was du willst. Also Terrorism ist halt ein anderes Rhythmus-Spiel, was halt in dem Sinne vielleicht für mehr Leute vielleicht noch interessant ist, weil es eben Final Fantasy-Musik ist. Final Fantasy-Musik aus allen Main-Teilen, aus fast allen Spin-Offs ist da drin. Das ist eine Trackliste von über 200 Tracks. Habe ich es nicht schon mal getastet? Ich glaube nicht, nein. Okay, es hat auf jeden Fall über 200 Tracks ohne DLCs schon. Also man kann auf jeden Fall Stunden, Monate lang mit dieses Spiel spielen, ohne dass einem langweilig wird. Es gibt coole Battle-Musik, die halt eben, das sieht halt aus wie so ein klassischer Final Fantasy-Kampfbildschirm, nur dass die Linien halt von links nach rechts dann eben reinkommen und man die halt eben drücken muss. Es gibt nicht so viele verschiedene Tasten drücken muss. Man muss halt manchmal entweder mit dem, also man kann eben mit den Tasten oder mit dem Stylus spielen. Man muss entweder nur kurz drauf tippen, in eine bestimmte Richtung swipen oder eben das langgezogen halten. Und es ist nicht so schwer wie in Hatsune Miku zum Beispiel. Es ist sehr viel, sag ich jetzt mal, einsteigerfreundlicher. Hat halt einen super coolen Versus-Mode, wie Melanie schon gesagt hat, den man auch online gegeneinander spielen kann, wo man auch dann Abilities einsetzen kann, um den anderen noch zusätzlich zu verwirren. Wo dann plötzlich Sachen dann irgendwie sich, Icons sich drehen, was dann super verwirrend sein kann. Und es ist einfach ein super cooles Spiel für alle Fans von Final Fantasy und der Musik, weil es so viel Nostalgie aufbeschwört. Es ist super viele Tracks aus allen möglichen Teilen. Ich habe halt angefangen, jemanden zu spielen und habe gedacht, so, okay, was spiele ich jetzt? Oh Gott, das Lied ist geil. Das Lied ist ja auch noch cooler. Oh Gott, das Spiel ist auch drauf. Und ja, also auch das muss ich sagen, ich habe das dann irgendwann, ich musste das ja aus Kanada bestellen. Es hat ein paar Wochen gedauert, bis es hier war. Und als ich das hatte, habe ich dann den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als dieses Spiel zu spielen. Ich glaube, ich habe am ersten Tag gleich 12 Stunden unterbrochen gespielt. Ja. Und ich hab's ja nur quasi bei dir gesehen und auf der Gamescom gespielt. Und ich finde zum einen, das mit dem Swipen finde ich ziemlich cool. Ich habe das Gefühl, das ist für mich, warum auch immer, irgendwie intuitiver als Knöpfe drücken. Ist auf jeden Fall intuitiver. Das Problem ist dabei nur, dass manchmal, das ist das Problem mit Touch-Controls an sich, manchmal erkennt er das nicht ganz genau mit dem, ist es jetzt so ein schräger Strich, so ein gerader Strich. Und das ist bei einem Rhythm-Spiel, wenn du wirklich darauf aus bist, irgendwie so einen perfekten Run zu machen, das ist das Nervigste überhaupt, wenn so ein Ding irgendwie daneben geht. Klar. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass das wahrscheinlich irgendwie der Fall ist, aber jetzt für mich, der jetzt quasi so einfach nur so im Mittelfeld spielt, für mich ist das super und ich mag halt diese ganze Versus-Idee, ich mag diese Bosskampf-Idee, dass du eben verschiedene Figuren hast, so klassische Final Fantasy Battleschirm, wo dann eben auf die einzelnen Figuren die Sachen zukommen, die du dann treffen musst und so. Also es ist wirklich, ich muss sagen, das hat mir auch echt ziemlich gut gefallen. Ich hab's halt auf der Gamescom gespielt und da fand ich es schon ziemlich, ziemlich cool. Also es hat auf jeden Fall eine riesige Track-Auswahl, jeder, der irgendwie mit Final Fantasy Musik was zu tun hat. Guckt auf jeden Fall rein. Es lohnt sich. Ja, definitiv. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich über zu meinem Tasty. Mein Tasty ist fast schon ein bisschen gecheatet vielleicht, weil ich auf jeden Fall irgendwann schon mal, ich habe es auf jeden Fall noch nicht getastet, aber ich habe auf jeden Fall schon mal irgendwann erwähnt, dass ich gerade dabei bin, es zu spielen oder gerade gespielt habe. Trotzdem, auch wenn es gecheatet ist, habe ich das Gefühl, ich würde trotzdem gerne nochmal darauf aufmerksam machen, weil es einfach so awesome ist. Und zwar Legend of Grimrock 2. Ich glaube, ich habe irgendwann mal Mini-Tasty in der Einführung von der Folge gemacht, als ich gesagt habe, dass ich das gerade mit meiner Freundin spiele. Es ist tatsächlich einfach einer der besten Dungeon Crawl, die ich seit Ewigkeiten gespielt habe, wenn ich einfach der beste Dungeon Crawl, die ich jemals gespielt habe. Das sagen natürlich jetzt ziemlich viel und das ist auch gar kein reiner Dungeon Crawler, weil du viel auch an der Oberfläche spielst. Aber es macht einfach so Spaß, dieses klassische Spielgefühl zu haben. Für die Leute, die das kennen, es ist vom Prinzip her sowas wie die frühen Might and Magics oder die Schwarze Auge-Serie, Schatten über Riva zum Beispiel oder eben die alten Wizardry-Teile. Das heißt, du hast einen Bildschirm aus der Ego-Perspektive, du hast an der rechten Seite, beziehungsweise hier im Fall rechts unten, dein Menü aus Charakteren, du hast also eine Party, insgesamt bei Legend of Grimrock 2 eben 4 Partymitglieder. Du kannst jeden einzelnen davon ganz normal erstellen und ihm eben seine eigenen Attribute verteilen und Fähigkeiten geben. Musst du aber nicht. Du kannst es auch einfach so machen, dass du die Party eben schon sinnvoll zusammenstellen lässt. Natürlich wird jeder richtige Rollenspieler sich daran setzen und seine eigene Party erstellen. Und mit denen läufst du dann eben los. Du strandest an einer Insel. Das Ganze ist aufgeteilt, ganz klassisch eben in quadratische Felder, so über die du dich mit den Bewegungstasten vor zurück bewegst. Du kannst dich eben drehen auf der Stelle. Es ist vom Prinzip so ein bisschen wie Mist. Du schiebst dich einfach immer nur so von Bildschirm zu Bildschirm so ungefähr. Sachen aufheben und so ein Kram funktioniert ganz einfach mit der Maus in der Welt. Angreifen so ähnlich, einfach nur eben deinen Charakter auswählen und dann eben mit der rechten oder linken Maustaste klicken. Es ist super, super einfach zu steuern an sich. Es erfordert trotzdem einiges an Taktik, weil es eben Echtzeit ist und man muss eben sehr spezifisch darauf achten, wer steht in der ersten Reihe. Es gibt nämlich schon so eine Aufteilung von Formationen quasi. Wer steht in der hinteren Reihe? Mit was greifen die spezifisch an? Was für Gegner sind es? Wen heile ich wann? Mit wem greife ich wann an? Wie rüste ich wen aus? Wem gebe ich welche Fähigkeit? Es ist schon ein richtig klassisches Rollenspiel. Es hat eine richtig coole Atmosphäre, muss ich sagen. Die Story ist natürlich relativ, ja, sagen wir mal, oberflächlich ein Stück weit. Ist, glaube ich, bei sowas auch nicht so wahnsinnig wichtig. Wie gesagt, du spielst auch viel an der Oberfläche. Der erste Teil war noch ein fast reiner Dungeon-Crawler, dass du wirklich einfach in einem Dungeon warst. In dem Fall bist du ziemlich viel auch an der Oberfläche unterwegs, eben auf einer Insel. Die Insel ist super cool gemacht. Das erste Mal, als man kommt irgendwie relativ am Anfang in ein Gebiet, wo man das erste Mal auf eine große Burg zuläuft, die tatsächlich richtig riesig ist. Die Grafik ist tatsächlich sehr schön und stimmig. Davor fliegen einige Drachen in der Gegend rum. Ist ein super cooler Moment auf jeden Fall. Gegner sind cool designt. Die Rätsel sind sehr, sehr cool designt. Ist auch sehr rätsellastig, was ich total geil finde. Ich habe das sehr lange sehr vermisst, dass es tatsächlich einfach nicht mehr wirklich Rätsel in Spielen gab, dass man die meistens für Action-Teile irgendwie gekürzt hat. Die Rätsel sind sind nicht mega anspruchsvoll, aber anspruchsvoll genug, dass man sich ein bisschen Gedanken drüber machen muss. Sie machen super viel Spaß, die zwischendurch zu lösen. Es gibt sehr viel zu entdecken. Sehr cooles, tiefgehendes Charaktersystem. Wie gesagt, grafisch toll, coole Story und Atmosphäre. Ist einfach, weiß ich auch nicht, wirklich der beste Dungeon Crawler, den ich seit langem gespielt habe. Es macht mir super viel Spaß, hat mir super viel Spaß gemacht. Also für all die sich in der Hinsicht irgendwie interessieren, auf jeden Fall einen Blick wert. Das ist super günstig auch über GOG oder zum Beispiel über Steam. Es kostet, glaube ich, 20€ oder so. Es kostet echt nicht viel. Man kann da sehr viel Value drauf rausholen, gerade wenn man vielleicht nochmal ein zweites Mal anfangen möchte mit einer anderen Charakterklassenkombination. Es gibt genug Fähigkeiten, dass man auf jeden Fall nicht in einem Run alle Fähigkeiten sehen kann und alle Gegenstände benutzen kann. So dass es, glaube ich, durchaus einen Wiederspielwert hat. Hat mir super viel Fun gemacht. Ich werde auf jeden Fall einen zweiten Run machen. Schaut es euch definitiv an. Wie gesagt, es ist eigentlich ein bisschen gecheatet, weil ich da schon mal drüber geredet habe. Ich habe das Gefühl, es war definitiv nochmal seinen eigenen Tasty wert. Legend of Grimrock 2. Gerade wenn man schon ein bisschen länger Videospiele spielt und diese alten Dungeon Crawler noch kennt, diese Ego-Perspektiven-Rollenspiele, wie ja zum Beispiel auch Skyrim ein Stück weit noch eins ist, auch wenn das natürlich ganz anders läuft, aber so viele Ego-Perspektiven-Rollenspiele gibt es ja nicht. Ich finde, es tut immer sehr viel, auch für die Atmosphäre, wenn der Gegner direkt in deinem Gesicht ist und sehr groß auf dem Bildschirm. Macht einfach super viel Fun. Also, definitiv eine Empfehlung wert. Schaut es euch an. Super cool. Eins der besten Spiele, was ich letztes Jahr gespielt habe, muss ich schon sagen. Ich finde es sehr cool, dass in letzter Zeit, glaube ich, Dungeon Crawler sowohl im Westen als auch in Japan wieder an Beliebtheit zunehmen. Also ich weiß nicht, ob Leute das kennen. In Japan gibt es eine Reihe für den DS und für den 3DS, das Edge in Odyssey heißt, wo man mit dem Touchpad sozusagen die eigene Karte noch mitgezeichnet hat auf dem unteren Bildschirm. Was für einen riesigen erneuten Dungeon Crawler-Boom gesorgt hat. Weil das ehrlich gesagt auch noch richtig cool ist, mein Dungeon Crawler an sich und dann nochmal selbst die Karte zeichnen. Und in Japan gibt es mittlerweile wieder super viele Dungeon Crawler. Es gab jetzt neulich einen Dungeon Crawler-Ableger von Persona nochmal rausgekommen, obwohl Persona ja auch schon einen Dungeon Crawling-Hintergrund hat. Aber auch alles aus der First-Person-Perspektive. Ich habe auch ein Spiel für die Vita, das Demon Gaze heißt auch alles First-Person-Perspektive, klassischer Dungeon Crawler. Es scheint also wieder so im Kommen zu sein und ich finde das gut. Also ich habe ein bisschen mehr darüber hinweg gesehen. Leider habe ich nicht so viel gesehen, weil das einer dieser Punkte war, wo. Keine Ahnung. Die Antwort ist eigentlich offensichtlich, aber irgendwie liegt sie ja. Sie waren nicht so. Der Punkt, wo ich kurz stecken geblieben bin. Sie waren nicht so offensichtlich. Es war nämlich irgendwie, man muss irgendeinen Gegenstand auf einen. Es ist eine Plattform legen, damit, man muss damit das Ding aufgeht. Und man musste letztendlich so einen fetten Knochen da drauflegen und hat das Gefühl, dass der Knochen passt nicht so wirklich durch dieses Gitter durch eigentlich. Und Merlin war so, das kann ja eigentlich sein. Das funktioniert nicht, das funktioniert bestimmt auch nicht. Klick. Fuck. Ja, das Problem ist tatsächlich, dass ich habe es mit Steinen probiert, aber die wirft man halt eben, weil Steine Wurfwaffen sind. Das heißt, wenn man sie in den Bildschirm zieht, dann wirft man sie hauptsächlich einfach. Und irgendwie bin ich nicht drauf gekommen, dass es einfach mit dem Knochen funktionieren könnte. Irgendwie wäre es eigentlich ganz offensichtlich, aber ich habe es trotzdem nicht hingekriegt. Auf jeden Fall hast du mich genau in der Zeit beobachtet, quasi, wo ich einfach nur 10 Minuten lang hin und her das ganze Level abgesucht habe, ich irgendwas übersehen. War vielleicht doch noch irgendwas, was ich aufsammeln konnte, ein Schalter, den ich nicht betätigt habe. Muss ich das Schwert vielleicht doch woanders hinlegen? Richtig, genau. Ich hatte noch ein Schwert im Inventar, das ich irgendwie einer Statue geben musste. Sollte ich das jetzt schon tun oder erst später? Es war irgendwie so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Schon definitiv ein Moment, wo ich kurz stecken geblieben bin. Aber ich glaube, sowas passiert in solchen Spielen ja eh auch. Und da bin ich auch, keine Ahnung, habe ich gar kein Problem mit. Das macht immer noch super viel Spaß auf jeden Fall. Mir zumindest in dem Moment. Ja. Einfach ganz ausgezeichnet. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Dieser 51. Folge, die mit massiger Verspätung endlich irgendwie bei euch angekommen ist. Die nächste Folge wird es dann, wie gesagt, nicht in 2 Wochen geben. Das wäre dann entsprechend der 28. Das ist, wie gesagt, zwischen den Jahren. Das kriegen wir nicht hin. Wir peilen jetzt mal den 4. an. Das sollte normalerweise, denke ich, klappen. Da werden wir dann höchstwahrscheinlich auch den Jahresrückblick machen. Und natürlich die Vorschau auf 2015. Und dann entsprechend in der nächsten Folge wahrscheinlich eben als nächstes Thema dann über Day One, Patches, Launch-Probleme, unfertige Spiele, die da rauskommen und so ein Kram reden. Auch ein interessantes Thema, dadurch, dass wir es jetzt schon ankündigen, falls ihr da eine Meinung zu habt oder so ein Kram, die ihr gerne schon irgendwie vorher vielleicht dann auch schon äußern wollt, dass wir sie vielleicht im Podcast auch mit einbeziehen können, dann macht das auf jeden Fall. Wir freuen uns definitiv über Nachrichten. Und ansonsten, ja, hören wir uns dann im neuen Jahr wieder mit dem Jahresrückblick. Das heißt, wir wünschen allen Hörern auf jeden Fall ein frohes und geruhsames Weihnachtsfest. Definitiv. Und auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Absolut. Also alle zusehen, dass ihr irgendwie halbwegs sicher und gut ins neue Jahr kommt und ein entspanntes Weihnachten habt, auch wenn das natürlich mit Familie nicht immer ganz so einfach ist, aber zumindest so halbwegs ruhig, sich Bauch vollschlagen, dick und faul sein und nur rumsitzen. Das ist ja immer awesome auf jeden Fall. Und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder im fantastischen, glorreichen Spielejahr 2015. das hoffentlich dann auch das hält, was es was. Ich sehe schon kommen, 2015 am Ende, wie es völlig desillusioniert. So. Oh Gott, das war schrecklich dieses Jahr. Fünf große Sachen, die gut sein sollten, waren scheiße und der Rest wurde verschoben. Ich weiß ja nicht, ich rechne nicht mehr sogar, ich rechne nicht ganz unbedingt mit Division im Jahr 2015. Ich gehe davon aus, dass es doch einfach auf 2016 vielleicht ist. Vielleicht wäre das auch besser so. Solange, ganz ehrlich, solange The Division einfach so wird, wie ich es mir vorstelle, ist es mir nicht egal, wie lange es dauert, aber ich bin da sehr tolerant. Ich finde es mir ein bisschen komisch, dass ich ja mittlerweile sogar ein bisschen das Gefühl habe, Final Fantasy 15 könnte vor Division erscheinen. Oh ja, könnte aber tatsächlich, wer weiß. Ich meine, also zumindest wenn ich einen Japan-Termin als Ding, ich halte mittlerweile Japan nächstes Jahr Final 15 nicht mehr so für so unrealistisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor einem halben Jahr hätte ich mich dafür noch ausgelacht. Ja, stimmt. Ja gut, dann also, seht zu, dass ein gutes neue Jahr kommt. Wir hören uns wieder, wenn es dann 2015 schon ist. Oder sehen uns in Eorzea, damit wieder. Oder sehen uns in Eorzea, falls ihr vorher irgendwie doch noch irgendwie völlig hibbelig werdet und Final Fantasy 14 anfangt, dann meldet euch. Wir beiden Nerds hängen da auch rum. Da kann man sich auf jeden Fall auch mit uns beschäftigen und unterhalten. Also, mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt gerade Uncommon Taste Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Guten Rutsch, auf Wiedersehen. Macht's gut.